Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncommon Taste. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört, wie gesagt, eine neue Folge von Uncommon Taste. Zu finden unter uncommontaste.de. Ja, vorab, also bevor wir noch über die neue Folge reden und über, um was es in der Folge geht, möchte ich mich nochmal kurz dafür entschuldigen, dass die letzte Sonntagsfolge ausgefallen ist, aber ihr kriegt ja jetzt schon sehr bald eine Ersatzfolge, nämlich diese hier. Und wir werden die nächsten zwei Folgen hauptsächlich eigentlich nur, oder was heißt hauptsächlich, werden nur über die E3 reden. Korrekt. Wir haben uns beschlossen, dass wir unsere zwei Folgen folgendermaßen aufteilen. Also heute soll es erstmal nur um den großen Next-Gen-War gehen, also den Kampf zwischen Microsofts Xbox One und Sonys PlayStation 4, weil das wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, weil das bedeutendste Thema dieser E3 war. Nicht, dass diese E3 noch anderes geboten hätte, aber die E3 stand schon eindeutig im Zeichen dieser zwei Konsolen. Definitiv. Und das wird auch der Grund sein, warum diese Folge wir nicht über Nintendo reden werden, was nicht bedeuten soll, dass Nintendo komplett unter den Tisch fallen wird. Wir werden eine zweite Folge noch releasen, ein paar Tage nach dieser Folge. In der soll es dann unter anderem auch um die Nintendo Direct gehen, um die Wii U, um Nintendo-Spiele, aber auch natürlich um andere Spieleankündigungen von anderen Publisher-Entwicklern, Ubisoft, Square Enix und so weiter. Also da gab es ja auch enorm viele Sachen, auf die wir heute wahrscheinlich nicht eingehen können und werden. Aber seid versichert, dass wir auf jeden Fall noch darüber sprechen werden und noch sprechen wollen. Ja, genau. Werden wir es vielleicht kurz zusammenfassen, was es heute in der Folge ungefähr gehen wird? Ja, du hast ja gerade quasi schon gesagt, also grundlegend werden wir jetzt in der ersten Folge unserer zwei E3-Folgen quasi erstmal auf die beiden Großen eingehen, also Microsoft und Sony. Die hat natürlich wie alljährlich ihre Pressekonferenz. War sehr spannendes Thema auf jeden Fall und wir werden uns also um die beiden erstmal grundlegend kümmern. Zum einen natürlich um die Pressekonferenz, zum anderen aber auch um alles, was darum herum so geschehen ist. Es gab ja einige Interviews, einige andere zusätzliche News, Schnipsel hier und da, die auch außerhalb der Pressekonferenzen irgendwie noch relevant waren. Das heißt, wir werden heute einfach mal alles zusammenfassen, was wir jetzt quasi am Ende der E3 über die beiden neuen Konsolen und auch über Microsoft und Sony wissen. Wir werden dann letztendlich später noch unser Fazit dazu auch abgeben. Wir werden das Ganze so aufbauen, dass wir erstmal mit Microsoft anfangen, erstmal technisch zusammenfassen nochmal, was jetzt die letzten Fakten sind, sodass wir quasi einfach die Technik dann quasi beisammen haben und dann auch auf die Spiele eingehen, natürlich hauptsächlich auf die Exklusivspiele, aber auch ein paar andere. Das Gleiche werden wir mit Sony dann auch machen. Dann werden wir ein kurzes Fazit ziehen über die Pressekonferenz an sich und am Ende der Folge dann eigentlich das, was quasi das Wichtigste ist, so in dem Sinne der Hauptteil dieser Folge, soll dann einfach unser persönliches Fazit sein, so neutral wie es geht, aber auch natürlich mit unserer eigenen Meinung. Welche der beiden Konsolen denn jetzt gerade die Nase vorn hat oder ob es vielleicht derzeit schon einen quasi vorzeitigen Gewinner dieses derzeitigen, ja, Console Wars gibt. Wie Joe schon gesagt hat, alles andere werden wir dann einfach in der nächsten Folge behandeln, also alles, was irgendwie sonst noch nebenher auf der E3 passiert ist. Das war ja beileibe auch mehr als genug. Da machen wir nochmal eine komplett extra Folge für. Und ja, wir sind einfach der Meinung, dass die Wii U nicht so richtig ihren Platz gefunden hat in dem derzeitigen Console War, dass die eigentlich so ein bisschen außen vor steht. Da werden wir dann auch noch in der nächsten Folge drauf eingehen, aber deswegen wird sie eben in dieser Folge komplett rausgelassen, weil wir der Meinung sind, dass Sony und Microsoft derzeit den Kampf ausfechten und die Wii U da ziemlich abseits steht. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch gleich direkt loslegen. Wie gesagt, der Hauptteil wird auf jeden Fall unser Fazit am Ende sein, aber erstmal wollen wir loslegen mit Microsoft und der Xbox One. Und Joe, du kannst ja mal kurz zusammenfassen, was jetzt alles Spannendes nochmal so passiert ist auf der Xbox One, beziehungsweise ja auf der Pressekonferenz von Microsoft. Allgemein natürlich auch nochmal, um es kurz zu sagen, haben wir gerade fast vergessen, wir sind natürlich einfach grundlegend beide gesund und munter und hatten ein paar sehr fantastische Tage mit der E3 bislang. Ja, das war wirklich sehr, sehr cool. Also ich meine, klar, neuer Konsolenlaunch, das ist immer spannend, aber auch darüber hinaus war es echt eine klasse E3, fand ich. Da nimmt man es auch in Kauf, dass man dann montags erst um 6 einschlafen kann, weil man noch so gehypt ist von der Pressekonferenz und dann am nächsten Morgen um 10 im Seminar erscheinen muss. Richtig, es hat erstaunlich gut geklappt und war am nächsten Tag auch nicht so K.O., wie ich dachte, weil ja, zweiter Tag E3, auch noch ganz viel Zeug und ja, das hält dann einen besser wach, als jeder Kaffee es tun könnte. Ja, lustigerweise war ich derjenige, der eigentlich ausschlafen konnte, war trotzdem um 10 wach und war auch den ganzen Tag komplett fertig und total im Arsch. Und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Vielleicht ist es doch dann der geringe Altersunterschied oder vielleicht weiß ich auch nicht, habe ich einfach davor schon zu wenig geschlafen, keine Ahnung. Ja, das Alter erwischt uns dann halt auch irgendwann. Ja, anscheinend. Mich hat's ein bisschen fertig gemacht, ja. Aber gut, okay, also würde ich sagen, legen wir mit Microsoft los und der Xbox One. Was gab's denn nochmal Interessantes, was die Technik angeht, jetzt auf der Xbox und Microsoft Pressekonferenz? Ja, genau, also das Xbox Reveal Event war ja vor der Pressekonferenz erst knapp 3 Wochen her. Von daher, die meisten Technikdetails hat man ja auch schon auf dem Reveal Event mitbekommen. Microsoft hat aber vor der E3-Pressekonferenz jetzt nochmal klargestellt, wie sieht das jetzt aus mit Online-Anbindung, wie sieht das aus mit Gebrauchsspielen, weil das eben im Xbox Reveal Event nicht explizit erwähnt wurde, aber in Interviews danach natürlich noch als wichtiges Thema aufgekommen ist und auch zu einem sehr kontroversen Thema geworden ist. Und Microsoft hat dazu jetzt nämlich ein paar Sachen veröffentlicht und ein paar Dinge klargestellt. Zum ersten Mal, was Online-Anbindung angeht. Microsoft hat gesagt, die Konsole kann maximal 24 Stunden offline betrieben werden. Also man kann maximal 24 Stunden lang offline spielen. Aber alle 24 Stunden muss ich die Xbox One mindestens kurz mit dem Internet verbinden, um Abgleich zu machen, ob das Spiel, das du spielst, ob du überhaupt noch die Lizenz dafür besitzt. De facto ist es also always on oder always on möglich. Wenn man sich an einer fremden Konsole anmeldet, dann ist sogar nur eine Stunde Offline-Gaming möglich. Also da sind sie dann noch rigoroser und prüfen dann noch strenger, ob du auch wirklich noch Spiele spielst, die du auch spielen darfst, in Anführungszeichen. Ein kleines Bonbon gab es aber doch. Im Offline-Betrieb kannst du jederzeit TV gucken und Blu-rays und DVDs gucken. Also Leute, yay, die sich die Xbox One dafür kaufen, seid beruhigt, ihr könnt sie auch offline benutzen. Dann aber natürlich noch zu den Gebrauchsspielen. Da hat Microsoft eine sehr, blumige Beschreibung seines DRM-Systems eigentlich gemacht. Und man zwar, könnte auch Euphemismus sagen. Richtig. Und zwar haben sie geschrieben, dass die Xbox One so konzipiert ist, dass es Publisher es euch ermöglichen können, eure Spiele weiterzuverkaufen. In richtigem Deutschausdruck bedeutet das, wenn die Publisher sich entscheiden, dass ihr eure Spiele nicht weiterverkaufen dürft, dürft ihr es auch nicht. Das gleiche ist mit dem, ein Spiel an einen anderen oder an einen Freund zu verkaufen. Also der Fokus liegt auf Verkauf, nicht auf Verleihen. Das ist auch möglich, wenn Publisher es euch erlauben. Und mit der genau gleichen Formulierung formuliert. Und zwar ist es so, dass ihr wenn ihr ein Spiel an euren Freund verkaufen könnt, könnt ihr das tun. Es gibt aber 2 Bedingungen. Das eine ist, dieser Freund oder an den ihr es verkauft, der muss schon seit mindestens 30 Tagen in eurer Freundesliste sein. Also random an eBay an eine fremde Person verkaufen wird demjenigen nicht funktionieren, es sei denn, ihr schreibt explizit auf eBay hin, ihr kriegt das Spiel erst nach 30 Tagen. Und das funktioniert einmal. Das heißt, wenn ihr es einmal gemacht habt, könnt ihr das Spiel auch nicht wieder zurückbuchen. Euer Kumpel kann das Spiel auch nicht nochmal weiterverkaufen. Es ist also nicht möglich. Ja. Das bedeutet, privater Weiterverkauf ist sehr eingeschränkt und fast unmöglich. Wenn man aber weiterverkaufen will und wenn es die Publisher erlauben, könnt ihr das tun, aber nur an teilnehmende Händler, also oder teilnehmende Händler, Handelsketten, also GameStop schwebt mir da zum Beispiel vor, aber an nicht lizenzierte Händler könnt ihr das dann nicht mehr verkaufen. Also letztendlich, und Ausleihen und Verleihen, das habe ich jetzt noch vergessen, soll anfangs erstmal nicht möglich sein. Man überlegt aber, ob man das vielleicht noch erlauben oder ob man das vielleicht noch ermöglichen möchte oder nicht, aber ein generelles Verleihen wird nicht möglich sein. Richtig, also dementsprechend kann man fast schon sagen, ja, Microsoft ist nicht selbst dafür verantwortlich in dem Sinne, also sie cashen auf jeden Fall keine Lizenzgebühren oder so ein, aber die Publisher können das tun. Es gab dann noch andere Sachen zum Spielebesitz, und zwar ist es so, dass, wie auch schon vorher mehr oder weniger bekannt war, dass man Spiele auf jeden Fall installieren muss, dass man die Disk nach der Installation aber nicht mehr braucht, weil man dann die Lizenz sozusagen hat. Außerdem ist es so, dass jeder, der auf deiner eigenen Konsole spielt, egal ob du selbst eingeloggt bist, alle auf deine komplette Library zugreifen kann, solange auf deine Xbox spielt. Und was noch ein bisschen unklar ist, ist, laut Microsoft kann man bis zu 10 Familienmitglieder bestimmen, die jederzeit und überall auf die eigene Spiel-Library zugreifen können. Der Punkt ist aber noch mit Vorsicht zu genießen, weil es gibt noch keine Details darüber, wie Microsoft planen will oder wie Microsoft auch Familienmitglied definiert und wie sie das kontrollieren wollen, weil im Endeffekt könnte es natürlich auch möglich sein, einfach 10 Freunde als Familienmitglied anzugeben und dann die untereinander zu sharen, was ich aber nicht glaube, dass es möglich ist, weil das eigentlich viel zu gut ist, um wahr zu sein. Vor allem, das würde die ganzen anderen Maßnahmen eigentlich ja irgendwie wieder völlig zunichte machen. Deswegen erstmal abwarten, was Microsoft damit meint. Auf jeden Fall wird das auch möglich sein. Ich würde, wenn ich jetzt kurz dazu was sagen kann, ist das eigentlich genau das, was wir alle befürchtet haben, nur vielleicht anders verpackt. Aber letztendlich ist es wirklich so, die Konsole muss de facto immer online sein. Gebrauchsspiele könnt ihr eigentlich fast vergessen. Eigentlich genau das eingetreten, wo wir gedacht haben, das kann eigentlich nicht wahr sein, aber es ist de facto so. Ja, anders kann man es gar nicht sagen. Ja, schon. Wir haben da ja vorhin schon mal drüber gesprochen und wir haben es das letzte Mal schon erwähnt. Wir haben ja schon des Öfteren mal so unsere Meinung dazu gesagt und wir hatten das Öfteren auch schon mal als Thema in unseren News im Podcast, dass Microsoft das ein oder andere Patent eingereicht hat, das eben ja in diese Richtung hindeutet und haben jedes Mal aber quasi danach gesagt, naja, wir können uns eigentlich vorstellen, dass Microsoft das wirklich macht. Microsoft hat doch relativ viele Dinge getan, von denen, glaube ich, viele nicht gedacht hätten, dass sie es wirklich machen würden. Haben natürlich auch den entsprechenden Backlash erhalten, aber ja. Es ist doch letztendlich so gelaufen, wie wir es uns nicht vorstellen konnten, so ungefähr. Und es spricht natürlich Bände, dass Microsoft das jetzt weder auf dem Reveal-Event noch auf der Pressekonferenz, über die wir jetzt gleich sprechen werden, wirklich deutlich gesagt hat, sondern das jetzt halt ein bisschen still, klamm und heimlich über eine Pressemitteilung beziehungsweise über eine Xbox One-Infoseite auf der Xbox.com-Webseite sozusagen bekannt gibt. Ich meine, dass es natürlich im Zeitalter des Internets nicht unbemerkt bleibt und natürlich auch im NeoGAF oder den anderen großen Foren natürlich wieder für Riesenärger gesorgt hat. Ja, war ja klar. Wir werden später noch was dazu, wahrscheinlich auch noch dazu darauf eingehen, was eigentlich die Chefs von Microsoft, also Don Matrick und so weiter, eigentlich zu diesem Public Backlash sagen. Aber also ich kann persönlich erstmal sagen, es ist jetzt wirklich alle meine schlimmsten Befürchtungen haben sich eigentlich bewahrheitet und ja, muss jeder wissen, wie er damit umgehen will. Aber ich finde das auf jeden Fall nicht gut. Ja, das, so weit können wir schon mal, ich meine, das können wir jetzt quasi schon mal als Fazit vorwegnehmen. Wir finden das nicht gut, was ja relativ offensichtlich ist, denke ich auch. Ja. Ich glaube, es wird jetzt niemand überraschen, dass wir da jetzt nicht hier stehen und sagen, ja, endlich, Microsoft, gute Arbeit für dieses sehr schöne und sinnvolle und definitiv auch faire System. Also wenn du das sagen würdest, dann wärst du auch längste Zeit der Hauptmieter dieser Wohnung gewesen. Dann hätten die ja nicht schon rausgewiesen. Dann wäre ich aus der Wohnung gekickt und wäre definitiv auch kein Teil des Uncomfortable Podcasts. Da hätte man nicht gebrandmarkt. Mag die Xbox One, nein. Ja, also ja, so ein bisschen ist es tatsächlich schon ja, Microsoft macht es, auch selbst Hardcore-Fans habe ich das Gefühl, sehr schwer, sie noch weiterhin wirklich vollherzig zu unterstützen. Zumindest was DRM angeht. Es gibt keine, ja, was das halt angeht, Always Online, DRM auf jeden Fall. Es gibt auch, und das ja ist so eine Sache, die ich mir jetzt auch die letzten Tage so durch den Kopf gehen lassen habe, es gibt auch für mich... Ich find's schwer, argumentativ zu erklären, was genau der Mehrwert da ist. Und ich kann auch verstehen, dass Microsoft das alles nur so nebenher fallen lässt und sich da auch nicht richtig explizit zu äußert, weil sie genau wissen, sie müssten dann in dem Moment auch versuchen, zumindest die positive Seite zu erklären. Du musst immer versuchen, wenn du sowas machst, gleichzeitig auch zu versuchen, zumindest dem Konsumenten näher zu bringen, was das für Vorteile für ihn hat. Und im Normalfall, also ich meine, bei solchen Sachen klingt das eigentlich immer relativ an den Haaren herbeigezogen, aber immerhin versuchen die Leute es. Microsoft, glaube ich, ist sich relativ sicher, dass sie da wirklich nichts sagen könnten, was das gut erklärt. Deswegen lassen sie es gleich. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ein paar Argumente gibt, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Microsoft da helfen möchte. ich meine, gut, was man vielleicht als Erklärungsgrund kann man natürlich sagen, sie haben ja versucht, das da hinzustellen, ihr braucht eure Disney noch einmal. Yay. Ihr müsst sie nur einmal einlegen und installieren, dann braucht ihr sie nie mehr. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder als Vorteil, als nervig ansieht, die Disk immer wieder wechseln zu müssen. Ich nicht. Außerdem könnte man natürlich sagen, ja, EA könnte sein, dass es diese Special Cooperation mit EA nur deswegen gibt, weil EA halt sich gedacht hat, wir mögen Gebrauchsspiele auch nicht. Microsoft auch nicht. Ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Andererseits, das ist halt auch ein Punkt, den man eben seinem Konsumenten nicht näher bringen kann. Man kann nicht sagen, dafür haben wir jetzt diese exklusive Sache mit EA. Ich glaube, da wäre den meisten Leuten ein offeneres System wesentlich lieber, auf dem sie nach wie vor trotzdem ihre EA-Spiele spielen können. Ist ja nicht so, dass EA sagt, sonst publishen wir nicht mehr bei euch. Und der dritte Grund, den ich mir vorstellen kann, ist, dass sie sagen, wenn du online voraussetzt, kann jeder Entwickler sozusagen damit rechnen, dass jeder online ist und kann damit auch diese komischen, dezidierten Cloud-Server nutzen, um zusätzlich Processing-Kraft zu haben und so weiter. Aber ob dieser Vorteil jetzt die Nachteile aufwiegt, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber auch das wird nicht, meiner Meinung nach, nicht gut genug kommuniziert. Also, die Kommunikation ist, was DRM angeht, ist bei Microsoft auf jeden Fall mehr als nur mangelhaft. Ja, wie gesagt, ich glaube, weil sie wissen, dass sie keine gute Begründung haben. Und wenn sie jetzt anfangen zu erklären, dann werden sie im Zweifelsfall noch eher auseinandergenommen, als es jetzt schon der Fall ist. Ich muss auch sagen, das grundlegende Problem, was ich damit habe, ist, dass man, wie du natürlich richtig sagst, die Entwickler können mit gewissen Dingen rechnen. Zum Beispiel, wenn du Always Online bist, ne, dass du die Cloud-Berechnung machen kannst. Zum einen ist das sowieso, sagen wir jetzt mal, halbwegs Zukunftsmusik. Und zum anderen könnte man dann trotzdem immer noch sagen, ohne Probleme, dieses Spiel erfordert Always Online. Ja. Ich meine, ein Online-Rollenspiel zum Beispiel ist auch eins der klassischen Beispiele dafür, dass man quasi sagt, okay, auf der Packung steht ganz klipp und klar, das kann man nur spielen, wenn man online ist und es ist offline nicht spielbar und du akzeptierst quasi diesen Fakt schlicht und ergreifend, wenn du das Spiel kaufst. Also könnte man das auch spielspezifisch machen. Ein Spiel, das halt so quasi Cloud Processing nutzen will, muss eben online angebunden sein und du kannst das Spiel einfach nicht schlicht und ergreifend nicht spielen, wenn du das halt eben nicht hast. Klar, bei einem Online-Rollenspiel ist es ein bisschen mehr verständlich als bei einem potenziellen Solo-Spiel, bei dem du trotzdem always online sein musst. Aber auch die Vergangenheit hat gezeigt mit Spielen wie Diablo 3 zum Beispiel, wo du auch durchgehend online sein musst, das funktioniert durchaus. Also der Publisher oder beziehungsweise der Publisher und auch der Spielentwickler, der kann auch trotzdem damit rechnen, dass die meisten Leute heute online sind. Es geht ja einfach nur um den Zwang, es sein zu müssen und nicht um die Wahl. Die meisten Spieler wählen, ganz ehrlich, ich bin nie offline. Also ich meine, wann ist denn das letzte Mal hier unser Internet ausgefallen? Ich bin immer irgendwie online. Und bei einem Spiel wie Dark Souls, wo du auch durchgehend mit dem Internet verbunden bist, da will ich das auch so haben, da finde ich es auch cool, das stört mich ja nicht. Also vom Prinzip her kannst du auch jetzt schon bei den meisten Hardcore-Gamern erwarten, dass die eine Standleitung haben werden, die eben da einfach das Ganze auch jetzt schon die Voraussetzungen schon erfüllt, damit du das machen kannst. Die Leute musst du nicht zwingen. Das Problem ist bloß, du nimmst den Leuten damit die Freiheit weg, wenn es eben mal nicht der Fall ist, dass sie quasi dann nichts mehr machen können. Und das stört die meisten Leute. Also ich meine, mir ist auch bewusst, dass das ein Ausnahmefall ist, wenn Internet irgendwie nicht funktionieren sollte oder so. Aber wir haben ja vorhin auch schon darüber geredet, wenn du halt umziehst oder so, ein neuer Internet-Provider, das kann halt 2 Wochen dauern. Und 2 Wochen im Besitz einer Konsole zu sein, auf der du nicht spielen kannst, sondern nur dumme DVDs gucken kannst, die du auf alle möglichen kannst. Ja. Ich wollte schon Wii U-Pun bringen, ich habe es mir jetzt erspart. ist halt einfach nicht tragbar. Also ich sehe das gar nicht ein, dass wenn wirklich mal das Internet ausfällt, dass ich nach 24 Stunden eine Meldung kriege, sorry, muss jetzt halt aufhören zu spielen, kannst ja von mir aus jetzt Blu-ray gucken. Ja, definitiv. Ja gut, ich würde auch sagen, wir gehen weiter. Also grundlegend, ich meine, unsere Meinung haben wir jetzt schon gesagt, die war auch, denke ich, recht offensichtlich. Ich meine, es wird später auf jeden Fall noch ein bisschen, werden wir wahrscheinlich nochmal drauf eingehen, aber ja, wir haben jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich wieder viel zu viel darüber geredet. Aber es ist auch ein wichtiges Thema und auch ein kontrovers diskutiertes Thema. Ich glaube, jeder, der in den letzten Wochen ein bisschen, sag ich mal, auch die Foren und die Community verfolgt hat, weiß, dass das fast das größte Thema der E3 geworden ist. Und ja, definitiv. Darüber werden wir später noch kommen, wir noch über Sony reden. Also richtig. Ich denke, bei Sony werden wir uns auch unsere Meinung auch ersparen, weil wir dann eh relativ nah am Fazit sind und man da auch recht offensichtlich sieht. Ne? Wir werden es dann wahrscheinlich im Fazit dann sich noch ein bisschen genauer auseinandernehmen, aber ja, wir haben jetzt schon mal ein paar Punkte hier genannt und ich denke, das waren auch so die wichtigsten. Gehen wir einfach nochmal über zu den Spielen. Ich meine, es war ja nicht alles schlecht auf dieser, ich meine, man hat schon wieder vielleicht so den Eindruck, dass wir viel meckern. Grundlegend tun wir das auch und es gibt auch viele Punkte, an denen wir uns stören. Wir sind halt aber Deutsche. Aber die Microsoft-Konferenz bestand natürlich auch aus etwas mehr als nur eben diesen technischen Details. Um ehrlich zu sein, bestand sie sogar zu 80%, vielleicht sogar 90% aus Spielen. Was sinnvoll war, also die ganze Microsoft-Konferenz jetzt auf der E3 war ja schon so angekündigt als das Event, wo die meisten Spiele vorgestellt werden. Das, was quasi so ein bisschen unser Kritikpunkt am Microsoft-Reveal-Event war, hat man eben versucht, da wieder gut zu machen. Und um ehrlich zu sein, ist es auch ganz gut gelungen. Ja. Ich fand die Strukturen ein bisschen ungünstig, aber da gehen wir vielleicht auch nochmal nachher im Fazit drauf ein. Grundlegend erstmal, was wurde alles vorgestellt? Ich denke, wir werden die wichtigsten Sachen jetzt einmal durchgehen. Wir werden nicht auf alle Spiele eingehen, besonders die Multispiele, die während der Microsoft-Konferenz genannt wurden, werden wir uns großteilig ersparen, ich glaube sogar komplett, schlicht und ergreifend, weil wir dann wahrscheinlich im allgemeinen Teil, zumindest wenn sie für uns oder allgemein interessant sind, also wenn es AAA-Titel oder besonders spannende Titel sind oder einfach Titel, die uns quasi am Herzen liegen, dann werden wir einfach nochmal in unserer zweiten Folge, die wie gesagt die Tage kommt, nochmal drauf eingehen. Jetzt erstmal nur für die Sachen, die quasi Microsoft-spezifisch und exklusiv sind. Grundlegend hat es ein relativ großes Raster schon gegeben an Exklusivspielen für Microsoft, die hier vorgestellt wurden. Ich gehe jetzt einfach mal die Liste durch und würde jetzt einfach mal die wichtigsten nennen. Es gibt so ein paar Indie-Spiele und ein paar kleinere Sachen, die vielleicht nicht ganz so spannend sind. Ich denke, das Wichtigste auf jeden Fall, was gezeigt wurde, war zum einen Quantum Break. Ich denke, das war somit der spannendste Titel. Ja. Der wurde ja auch schon auf dem Reveal-Event als einer der wenigen Titel überhaupt gezeigt mit einem kleinen Trailer. Man hat jetzt ein bisschen mehr dazu gesehen. Sie haben vor allem auch ein bisschen mehr erklärt, wie das Ganze im Zusammenhang mit der Fernsehserie laufen soll. Das war ja unser großes Fragezeichen damals noch. Da werden wir gleich drüber reden. Dann gab es die Ankündigung bzw. den ersten Trailer zu dem Projekt, das Crytek offiziell entwickelt für Microsoft. Rise, Son of Rome. Auch das war, denke ich mal, einer der größeren Titel da definitiv. Dann auf jeden Fall Halo natürlich. Es gab einen Halo-Trailer, der mit die größte Überraschung quasi war. Jetzt nicht irgendwie, weil man nicht mit Halo gerechnet hatte, sondern weil der Trailer einfach so spezifisch überraschend in dem Sinne war. Und auf jeden Fall natürlich Forza Motorsport 5 und Dead Rising 3. Das waren, denke ich, so die wichtigsten Spiele. Titanfall, ja. Titanfall, natürlich. Aha, ja, richtig. Das habe ich ganz vergessen. Richtig. Konsolenexklusiv kommt auch noch Titanfall. Und Project Spark war eigentlich auch noch ganz spannend. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an bei Quantum Break. Wie gesagt, finde ich so das spannendste Spiel. Was man jetzt nochmal gesehen hat, war ein Trailer, der so ein bisschen mehr in die Mechanik und vor allem auch die Spielwelt des Spiels eingetaucht ist. Man sieht in dem Trailer, wie der Hauptcharakter in einen Raum kommt, in dem mehr oder minder die Zeit eingefroren ist. Und man sieht halt, dass er einen gewissen Einfluss auf den Verlauf von Zeit hat. Insgesamt wirkte das Ganze schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Es wurde auch nochmal dann danach etwas spezifischer dazu was gesagt, wie das Ganze mit dieser Fernsehserie laufen soll. Es ist tatsächlich wirklich so, dass die Entscheidungen, die der Spieler trifft, Einfluss auf die Fernsehserie haben, die er persönlich sieht. Also es scheint tatsächlich etwas, sagen wir jetzt mal, Spezifisches auf die einzelnen Nutzer und Spieler zugeschnittenes zu sein, was man da zu sehen kriegt. Und gleichzeitig hat aber auch das, was man in der Fernsehserie sieht oder soll, zumindest Einfluss auf den Spieler haben und dadurch auf den restlichen Spielverlauf. Also es gibt tatsächlich anscheinend dieses episodenhafte Zusammenspiel von Fernsehserie und dem Spiel. Wie das jetzt außerhalb Amerikas läuft und wie es überhaupt sein soll, ob das Ganze online veröffentlicht wird, tatsächlich irgendwo im Fernsehen läuft, ob das auf der Disc mit drauf ist und du quasi nur Episoden siehst, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, ist nicht so ganz klar. Da sie wirklich spezifisch von einer Fernsehserie reden, glaube ich schon, dass es tatsächlich auch im Fernsehen laufen wird. Wie gesagt, wie das dann mit Lokalisierung und dergleichen im nicht englischsprachigen Ausland aussieht, da muss man jetzt mal abwarten. Grundlegend aber definitiv fand ich so eigentlich der coolste Trailer auf dem Reveal-Event da. Coolste Trailer auf der Pressekonferenz. Und an sich finde ich das vielversprechendste Spiel, was man so gesehen hat. Ich weiß nicht, wie fandst du's? Ich fand's auf jeden Fall auch, es war mit der interessanteste Titel auf der Xbox-Pressekonferenz. Definitiv. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe immer noch zu wenig gesehen. Gezeigt wurde, sah auf jeden Fall schon sehr vielversprechend und cool aus. Ich hatte sofort diesen Watch Dogs-Vibe wie letztes, auf der letzten E3. So diese Möglichkeiten, die man sich dann vorgestellt hat, was dann alles möglich ist. Aber mir ist wirklich immer noch nicht, also auch wenn man jetzt wirklich weiß, okay, es soll wirklich diesen Zusammenhang mit TV-Serie und Spiel geben, ich bin mir immer noch überhaupt nicht sicher, wie das funktionieren soll, wie das auf den Spieler wirkt und ob ich das gut oder schlecht finde. Also ich habe dazu noch irgendwie keine Meinung, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das genau funktioniert. Also ich habe schon Vorstellungen davon, wie das funktionieren könnte, aber weiß nicht, ob sie es wirklich so in dem Sinne realisieren können. Wie branching wird der Plot sein? Wie viele haben sie jetzt schon ganz verschiedene Szenen aufgenommen, die dann auf eine Disc kommen? Oder wird es dann auch per Demand sozusagen auf deinen Spieler zugeschnitten und sie senden 6 Folgen gleichzeitig, die alle 6 irgendwie ein bisschen anders sind? Ich meine, damit ist ja auch ein Riesenbudget, das da irgendwie dahinter steckt. Und ich weiß nicht, ob Remedy ist schon ein großer Laden, aber gut, mit Microsoft-Hilfe kann man da auf jeden Fall viel machen, aber trotzdem fragt man sich dann, ja, wie soll das dann genau laufen? Ist es auch noch Live-TV, blablabla? Also es sind einfach noch zu viele Fragen, die für mich dann einfach offen sind, um richtig sagen können, das finde ich voll geil. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, wo ich denke, das könnte eine extrem innovative Kombination sein, aber mal abwarten, ist auf jeden Fall mit der interessanteste Titel. Nicht nur deswegen, wegen diesem Feature, sondern auch vom ganzen Setting und so weiter, allgemein. Definitiv. Also was man bislang gesehen hat, ja. Ich muss sagen, ehrlich gesagt wirkt das auf mich so ein bisschen wie so ein Remedy-Titel, wie ein Quantic Dream-Titel. Weißt du, was ich meine? Diese ganze Verschmelzung von eben dieses ganze Cineastische, was eben Quantic Dream in seinen Titeln immer umsetzt, das fand ich ganz lustig, dass es da so sehr zutage trat. Was ich ehrlich gesagt, also ich glaube auch, was du schon gesagt hast, das Ganze, was das Budget angeht, macht das Ganze sehr schwierig. Also die Idealbedingungen, die ich mir jetzt quasi vorstelle, was das heißen könnte, können eigentlich nicht besonders realistisch sein. Andererseits denke ich auch, da eben diese ganze Konsole so sehr aufs Fernsehen ausgelegt ist und Microsoft es auch entsprechend bewirbt, könnte ich mir schon vorstellen, dass Microsoft da einiges investiert hat, um eben in dem Sinne die ideale Verschmelzung, in Anführungsstrichen natürlich, wir müssen erst sehen, wie das Spiel ist, aber die ideale Verschmelzung auf dem Papier zwischen Fernsehen und einem Spiel zu schaffen, sodass es tatsächlich vielleicht wirklich ist, dass du während des Live-Events halt, ne, einfach immer wieder skippen kannst. Auch diese ganze halt, du kannst nebenher Fernsehen gucken, während du spielst. Wer will denn das letztendlich? Ja. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt, aber wenn du es eben so verbindest, dass es tatsächlich auf der Konsole gleichzeitig läuft, dass du eben halb eine Serie guckst und halb nebenher etwas spielst parallel dazu, alles schwer vorstellbar, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für Microsoft ein bisschen in die Richtung gehen soll, dass sie entsprechend auch investiert haben, weil es eben zum ganzen Konzept der Konsole passen könnte. Nicht nur deswegen, auf jeden Fall definitiv spannend, und das hat mich auch ein bisschen an Remember Me erinnert. Remember Me habe ich jetzt persönlich noch nicht gespielt, habe da letztens ein paar Reviews zugelesen, weil ich es ganz spannend fand. Scheint ja ein ganz gutes Spiel geworden zu sein, hat auch definitiv seine Probleme, aber da hat es ja auch diese Mechanik, dass man eben Erinnerungen verändern kann. Dass sie quasi in die Erinnerung eindringt und anfängt, die Erinnerung entsprechend zu verändern, um eben Auswirkungen auf die echte Welt zu haben. So ein bisschen wirkte das da auch. Man hat, wie gesagt, noch kein Gameplay, sondern nur einen Trailer gesehen, aber da wirkt es auch so, dass man eben in eine Szenerie reinkommt, man kommt in einen Raum, man sieht eben zum Beispiel, wie jemand in der Zeit eingefroren ist, während gerade etwas passiert oder sich zumindest extrem verlangsamt bewegt. Und selbst hat man dann eben die Möglichkeit, auf diese Szene einzugreifen, quasi jemanden aus der Schussbahn zu holen, Objekte zu verschieben, dergleichen. Also das klingt an sich spielmechanisch extrem spannend. Bin ich echt gespannt, was da noch kommt. Rise Son of Rome wäre so das nächste große Projekt. Da muss ich sagen, wiederum war ich durchaus enttäuscht. Was man jetzt gesehen hat, war ein ziemlich bombastisch gemachter Trailer und auch schon Gameplay, der eben gezeigt hat, wie der römische General, den man anscheinend spielt, oder der römische Feldherr oder wer auch immer er ist, irgendwie so ein wahrscheinlich irgendwie so ein mittlerer Rang in der militärischen Hierarchie. So ein Centurio. Centurio, genau, eben seine Einheit quasi bei einer Strandlandung anführt. Um ehrlich zu sein, da ging schon das große Problem los, diese ganze Ansprache, die er am Anfang gehalten hat. Hätte man 1:1, indem man einfach vielleicht einzelne Wörter austauscht, die eben romspezifisch sind, komplett in einen modernen Kriegsshooter wie Call of Duty oder Battlefield tun können. Problem ist bloß, dass es sogar selbst dafür ein bisschen zu viel Pathos hatte, fand ich. Und dadurch entsteht von Anfang an auch bei dieser ganzen Spielszene, die man dann sieht, eben diese Landung an diesem Strand, entsteht ein absolutes Call of Duty-Feeling. Das ist dieses ganze, ne, die Landung in der Normandie, ja. Omaha Beach oder so ein Kram. Das sind diese ganzen klassischen Szenen, die man aus den Call of Duty-Spielen kennt. Überall fallen Kameraden um, es explodieren Bomben und so ein Kram. All das passiert da letztendlich auch. Und wie gesagt, auch der ganze Gustus und wie eben dein Charakter redet und seine Soldaten anfeuert, erinnert extrem stark an diesen modernen Militär-Shooter. Was natürlich bei Crytek meine ich jetzt, Sinn macht mit einem Spiel wie Crysis und Crysis 2, was aber völlig unpassend ist für das Setting. Also ich habe mich da sofort rausgezogen gefühlt aus dem Setting und war dann von Anfang an komplett enttäuscht. Also das Spiel sieht gar nicht so schlecht aus, aber das war für mich so ein derartiger Bruch, dass ich irgendwie einfach das nur noch einfach komisch und doof finden konnte. Hinzu kommt halt noch dieses Kampfsystem, was meiner Meinung nach, es ist schon cool, dass es irgendwie so kontextsensitiv ist und je nachdem, wie viele Gegner um dich rumstehen, du dann mit denen interagieren kannst, aber es ist dann zu viel, in dem Sinne Quicktime-Events, relativ wenig sehr eigene Kombos und so weiter, also nichts zu vergleichen mit irgendwie God of War oder Bayonetta oder sonst irgendwas. Man merkt einfach auch, dass da wahrscheinlich das Spiel ja zuerst als Kinect-Only-Spiel in Entwicklung war und mittlerweile nicht mehr ist, aber man merkt einfach, das Kampfsystem ist auf jeden Fall nicht komplex genug, um jemanden wie mich jetzt, sage ich mal, richtig zu begeistern zu können. Also ja, insgesamt würde ich auch sagen, eher enttäuschend. Und ich meine, das Setting ist an sich Rom, aus der Third-Person-Perspektive, Action Hack and Slay ist an sich noch relativ unverbraucht. Ja, außer bei Strategiespielen, halt Total War oder so. Aber an sich hätte man schon was viel mehr daraus machen können. Da bin ich einfach echt enttäuscht. Ja, muss ich auch sagen. Also das ganze Kampfsystem, für alle, die den Trailer nicht gesehen haben, wir werden es natürlich verlinken und wir empfehlen grundlegend, so wie es auch jetzt gerade bei den Spielen, über die wir reden werden, schaut euch die Trailer einfach vorher an, bevor ihr dann den entsprechenden Teil hier hört oder guckt es parallel oder so, damit ihr ungefähr wisst, wovon wir reden. Aber jetzt einfach nur kurz quasi angerissen, man sieht eben das Kampfsystem und das Kampfsystem ist in dem Sinne, sind es zwar eigentlich Kombos, das heißt also, man sieht dann sehr schön animierte Sachen und hat einen kurzen Moment, wo eine kleine Zeitlupe ist, wo man eben speziell einen Knopf drücken muss. Vom Prinzip her ja nichts anderes als ein Kombosystem, aber ein komplett unflexibles Kombosystem. Also die Kombo wird dir jedes Mal vorgegeben. Wie Joe schon gesagt hat, es fühlt sich eher an wie Quicktime-Events als ein wirkliches Kombosystem. Man kann eben nicht frei gestalten, frei rumlaufen, sondern man sieht immer nur den einzelnen Nahkampf, auch nicht aus der Schulterperspektive in dem Moment, sondern die Kamera fährt dabei sehr cineastisch umher und man kriegt eben nur den großen Knopf eingeblendet, den man in dem Moment drückt, also wirklich sehr Quicktime-Event-mäßig, wie zum Beispiel bei God of War. Aber sämtliche Kämpfe scheinen derzeit so auszusehen, als ob sie so ablaufen würden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr schnell sehr ermüdend wird, wenn jeder einzelne Kampf so aussieht. Wie gesagt, bei einem Kinect-Only-Spiel macht es Sinn, macht auch die Inszenierung Sinn und der Ablauf. Jetzt, wo es nicht mehr Kinect-Only ist, muss man vielleicht doch nochmal überdenken, ob man das Kampfsystem ein bisschen offener gestaltet. Bleibt jetzt abzuwarten. Wir haben es das erste Mal Spielszenen gesehen. Wir können da also noch nicht viel dazu sagen. Aber insgesamt, muss ich auch sagen, war ich tatsächlich etwas enttäuscht. Also grundlegend habe ich gedacht, Crytek meine ich. Immer wieder verwechsel ich das. Crytek zwar natürlich in ihrem amerikanischen Studio, aber trotzdem Crytek halt, die dahinter stehen und das Setting, wie Joe schon gesagt hat, durchaus unverbraucht und eigentlich ganz cool für so einen Schnetzler, so ein bisschen wie die Dynasty Warriors Reihe. Ja. Leider jetzt, was man gesehen hat, war doch eher enttäuschend. Ich glaube dann noch relativ spektakulär auf jeden Fall Halo. Halo wurde nur ein Render-Trailer gezeigt, so eine Art Reveal-Trailer quasi. Und ich muss sagen, der Trailer, der hat mir extrem gut gefallen. Klar ist nicht wahnsinnig viel passiert, aber er war atmosphärisch wirklich super. Er war technisch gesehen brillant gemacht, wirklich toll. Und als man dann am Ende einfach, man sieht eben so eine vermummte Gestalt, die da in der Gegend rumläuft, als man am Ende sieht, wie er die Kapuze runterzieht, ist der Master Chief, ehrlich gesagt, war das für mich so doch ein ziemlicher Stoß vor den Kopf, weil ich alles Mögliche erwartet hätte. Vor allem eigentlich eher eine neue IP bei dem, was man so gesehen hat, aber nicht Halo auf jeden Fall. Zumal, ganz ehrlich, dieser hochtechnisierte Helm unter dieser blöden braunen Kugel auch ein bisschen deplatziert wirkte dann, als man es gesehen hat. Trotzdem auf jeden Fall spektakulärer Trailer. Sehr cool gewesen, muss ich sagen. War schon mit einem, ja, wie gesagt, der intendierte Schockeffekt ist auf jeden Fall eingetreten. Wie gesagt, im Nachhinein finde ich ein bisschen doof, aber funktioniert es trotzdem. Also als wir den gesehen haben, den Trailer, haben wir uns beide erstmal angeguckt und gesagt, hä, Halo? Ja. Also ja, wie gesagt, keine Spielszene oder dergleichen, aber einfach nur ein sehr cooler Trailer, definitiv. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und da würde ich fast sagen, können wir fast schon so das nächste große Highlight gehen, nämlich Titanfall. Ja, definitiv Titanfall. Ist ja schon vorher in der Game Informer mehr oder weniger bekannt geworden, was Titanfall ist. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen. Ja, also Titanfall war auch so ein Ding. Titanfall war, glaube ich, von den meisten so mit am meisten erwartet. Es ist ein Mesh-Spiel. Halb Mech, Halb Shooter. Also es ist quasi in dem Sinne Ego-Shooter mit Mech-Elementen, mit Mechas. Von den beiden Gründern, die damals Infinity Ward gegründet haben, also die quasi Call of Duty erfunden haben, die haben jetzt ja mittlerweile ein neues Studio und arbeiten eben ja für Microsoft und haben und jetzt EA. Diesen... Und ja, ja. Und da haben jetzt diesen konsolenexklusiven Titel Titanfall eben am Start. Man hat einen Trailer gesehen, man hat Spielszenen gesehen, auch die ersten. Ich muss sagen, grundlegend sah das Spiel definitiv gut aus. Also grafisch kann man nicht sagen. Fast-paced, es wirkte wirklich ein bisschen wie Call of Duty. Was, glaube ich, mich am meisten enttäuscht hat, war, dass sich eben die Mechs überhaupt nicht wie Mechs steuern, sondern komplett einfach wie große Menschen. Also man steigt dann in einen großen Kampfanzug und die Mechs bewegen sich dann aber im eigentlichen Spiel genau wie Menschen. Also sie sind auch aufgebaut wie Menschen, komplett humanoid, zwei Beine, zwei Arme, haben Waffen in der Hand, meistens auch wirklich, ne, so nicht mal so, dass man sagen könnte, sie haben jetzt pro Arm eine Waffe, sondern sie tragen die Waffe auch wirklich wie ein Mensch, das heißt also rechte Hand am Abzug und linke Hand darunter. Und damit flitzt man in der Gegend rum und ballert vom Prinzip her aus einer höheren Position und hält ein bisschen mehr aus und macht mehr Schaden halt, aber eigentlich ist das die komplette Mech-Mechanik. Also eigentlich ist es eigentlich nur wie in den alten Spielen, hat man so einen Boost gekriegt irgendwie. Das gab ja in alten Spielen, dann irgendwo konntest du eine Rüstung aufsammeln, dann warst du irgendwie, hast du wesentlich weniger abgekriegt und mehr Schaden gemacht. Letztendlich ist es nichts anderes als grafisch umgesetzt, die ganze Funktion. Fand ich persönlich super enttäuschend. Nicht, dass ich jetzt irgendwie besonders scharf auf das Spiel gewesen wäre, aber ich finde, wenn man schon Mechs in seinem Spiel hat, sollte man die vielleicht auch ein bisschen vom restlichen Spielgeschehen, ne, also so ein bisschen mechanisch abgrenzen auch. Derzeit sieht es wirklich einfach aus, als ob sich das mit Mech genauso spielt wie ohne Mech. Ja. Das ist halt nicht so der Sinn eines Mech-Spiels, wie ich finde. Ich glaube, dir geht's ja ähnlich. Ja, als jemand, der ja eigentlich Mech-Spiele mag, also nicht jedes Mech-Spiel, aber der ja zum Beispiel Zone of the Enders geliebt hat und auch gerne Mech-Animes guckt, muss er sagen, ja, Mechas, die sich wie Mensch bewegen, ist halt lame. Man kann es halt aber nicht, das ist einfach super lame. Nicht, dass mich Titanfall, ich meine, allein deswegen, weil es ein FPS ist, hätte es mich schon nicht so interessiert, aber ich meine, ich mag halt Mechas und muss auch sagen, dass ich dahingehend enttäuscht bin, aber ich meine, ich glaube, viele werden sagen, das ist echt eine coole Kombination. Es sah auf jeden Fall auch spaßig aus für Leute, die dieses Genre mögen und so. Also ich glaube schon, dass es ein großes Ding ist. Aber ja, großes Ding, interessiert mich trotzdem wenig und wie sie die Mechs gehandelt haben, ja, nicht so richtig. Fand super. Ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Ja, ich würde sagen, über den Rest können wir relativ schnell drüber gehen. Forza Motorsport 5. Sah cool aus. Ich muss auch jetzt beim zweiten Trailer sagen, ich finde, das Drive Club zum Beispiel wirkt besser. Auch einige Need for Speed Spiele wirken schon besser. Ich finde, es wirkt ein bisschen zu künstlich, die ganze Grafik. Ist aber noch zu vorzeitig, wirklich was drüber zu sagen. Wir haben noch keinen richtigen Spielszenen gesehen, auch wenn sie jedes Mal wieder sagen, das ist Engine Footage, aber trotzdem, wenn man es jetzt mal da wirklich, ne, gameplay-mäßig sieht, dann kann das noch einiges ändern. Derzeit wirkt es auf mich ein bisschen zu klinisch, aber das sei jetzt auch mal so dahingestellt. Dead Rising 3, ja, sieht aus wie Dead Rising 3. Hat ein bisschen ernsteres Feeling. Also ich habe das Gefühl, es ist im Vergleich zu Dead Rising 1 und 2. Aber auch nur eine Prise, wenn überhaupt. Ich meine, spätestens wenn er halt irgendwie eine Kettensäge mit einem Besen zusammenwirft oder so, dann wärst du das halt Dead Rising. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber trotzdem. Also Zombie-Fans, ihr könnt euch aber freuen. Es wird bestimmt ein cooles Spiel. Diese ganze Waffenbaumechanik, diese ganz irre, ist wieder dabei und vom Prinzip her, glaube ich, wird es eigentlich nichts anderes groß als Dead Rising 2 werden. Wie gesagt, es hatte ein bisschen ernsteres Feeling, hatte ich das Gefühl, aber ansonsten sah es eigentlich ganz cool aus. Und als letztes Spiel noch kurz Killer Instinct. Aus Killer Instinct haben sie einen relativ großen Heel gemacht. Für mich relativ unverständlich, weil, ich meine, wie viele Killer Instinct-Fans da draußen gibt es denn heutzutage noch? Ja, es sieht ehrlich gesagt ganz in Ordnung aus. Es sieht halt einfach aus wie so ein normales 0-15 Beat'em-up. Ich glaube, was jetzt der größte Aufreger im Nachhinein war, ist, dass jetzt rausgekommen ist, wie das ganze Spiel funktionieren soll. Sie haben es in dem Sinne als Free-to-Play-Titel angekündigt. Allerdings haben sie jetzt auch schon gesagt, der Free-to-Play-Teil ist ein einzelner spielbarer Charakter. Und das war's. Für alle anderen Charaktere muss man Geld bezahlen. grundlegend sollte vielleicht jemand Microsoft mal erklären, was Free-to-Play bedeutet. Free-to-Play bedeutet in dem Sinne nicht Demo. Du kannst nicht einfach jetzt eine Demo rausbringen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du 10% des Spiels spielen kannst, zum Beispiel einen Charakter und ein paar eingeschränkte Stages, das ist eigentlich eine klassische Demo. So sehen Demos aus. Man kann nicht behaupten, das ist Free-to-Play, nur weil man die Demo unendlich spielen kann. Das gilt für die meisten anderen Demos auch, aber deswegen sind sie nicht Free-to-Play-Spiele, sondern wirklich Demos. Ja, das war, glaube ich, so der größte Aufreger. Ja, und ich meine, das ist ein tolles Free-to-Play-Spiel, wenn du dann mit dem einen Charakter, den du nicht mal selbst aussuchen kannst, wenn du zumindest dir einen von vielen aussuchen könntest, aber jeder hat den gleichen. Das heißt, 90% aller Spieler online werden den gleichen Charakter spielen. Wie lame ist das bitte? Ja. Und außerdem, was auch noch lame ist, Killer Instinct ist eine alte Rare-IP. Ja. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass Rare Microsoft eh schon gehören würde. Aber Rare entwickelt Killer Instinct gar nicht. Ja, ich weiß. Weil Rare nämlich viel wichtige Sachen zu tun hat, nämlich Kinect Sports Rivals zu entwickeln. Also da haben sich auch viele nachher, sich bei anderen Entwicklern, die noch bei Geoff Keighley bei Spike waren, haben sie gesagt, so ehrlich, stell doch einfach den Typ von Rare hin und sagt halt, ja, yeah, wir haben eine neue, coole alte IP von uns reaktiviert und wir entwickeln auch wieder dran. Anstatt zu sagen, ja, yeah, machen wieder Killer Instinct, aber es ist nicht von Rare, sondern von irgendjemand anderem, ich glaube Double Helix. Ja. Und Rare entwickelt was ganz anderes, was völlig, was, ja. Wahrscheinlich viel weniger. Ich meine nicht, dass Killer Instinct jetzt ein großes Ding wäre, aber es wäre schon cooler, wenn irgendwie du trotzdem den Rare-Typen dahinstellst, der halt wieder seine alte IP wiederbelebt. Also, ja. Haben wir auch viel nicht verstanden und, ja. Insgesamt ein bisschen, dieses ganze Killer Instinct-Ding war ein bisschen enttäuschend auf jeden Fall, ja. Ja, vielleicht wollen wir vielleicht noch ein kurzes Wort zu Project Spark sagen? Ja, stimmt, das können wir eigentlich auch noch kurz erwähnen, du hast recht. Ja, Project Spark noch. Das ist vom Prinzip her, sag ich jetzt mal, Microsofts Knack. Oder nee, ich würde jetzt sagen, Microsofts Antwort auf Little Big Planet. Richtig, es ist so eine Mischung aus Knack, ja. Little Big Planet und The Witness. Es ist vom Prinzip her eine Art Weltensimulation, in der du sehr schön viel rumbauen kannst. Also du hast einen kleinen Charakter, mit dem du in der Welt rumlaufen kannst und kannst einfach auch die Welt erstmal verändern. Kannst dann mit dem Charakter in die Welt hineinspringen, die du selbst schon aufgebaut hast und in der Welt dann noch weiterbauen. Und so wie es derzeit aussieht, fängst du eben an, so ein, sagen wir jetzt mal, ein kleines Dorf zu bauen mit verschiedenen Verteidigungsanlagen und kämpfst dann eben zum Beispiel gegen verschiedene Monster, die dann dein Dorf angreifen können. Ich nehme an, die letztendlich Spielmechanik wird ein bisschen ausufernder sein und es hat auch anscheinend einen sehr interessanten Multiplayer-Teil, wo man eben mit mehreren Leuten gemeinsam eben die Welt gestalten kann. Vom Prinzip her ist es eigentlich letztendlich einfach nur Spielmechanik. Wie man zum Beispiel, wie sie das dann da gezeigt haben, man fängt eben an unter sich die Erde zu heben und eine Brücke aus Erde zu bauen, sodass man leicht erhöhte Positionen über dem Schlachtfeld hat. Derartige Sachen sind eben möglich. Insgesamt sah es eigentlich ganz cool aus. Und wie gesagt, so ein kleiner Weltenbaukasten, auch mit so einer ähnlichen, ja, wie du schon gesagt hast, Little Big Planet Optik, so ein bisschen comichaft. Sieht aber eigentlich ganz cool aus, was jetzt die Spielmechanik an sich angeht. Es wirkte jetzt derzeit noch ein bisschen oberflächlich, hatte ich fast das Gefühl. Glaube, das wird aber definitiv nicht so der Fall sein. Ich fand, ehrlich gesagt, die ganze Präsentation war ein bisschen zu sehr fokussiert auf diesen letztendlichen Kampf. Wobei, glaube ich, das Interessante ist eigentlich dieser Aufbauteil gewesen, ja. Den sie sehr schnell übersprungen haben, fand ich. Zu viel Action. Zu viel Action auf jeden Fall. Und die sah nicht besonders cool aus. Am Ende sah es fast schon aus wie Little Big Planet à la Call of Duty oder so. Ja, schon. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr auf diesen ganzen weltenschaffenden Teil eingehen können, der relativ schnell, wie gesagt, abgehandelt wurde. Aber ansonsten trotzdem, ja, wie gesagt, ich habe es jetzt ein bisschen mit Knack verglichen, einfach von der Position her. Es ist eben Comic-Spiel, ein bisschen kinderhafter, mit etwas kreativerem Gameplay, das eben exklusiv für die Plattform erscheint und eben kein AAA-Titel ist, aber eben ja so ein bisschen die Stärken der Plattform beleuchtet. Ich denke, man kann so ein Spiel dann noch mit dem neuen Spiel von Media Molecule dann vergleichen, was ja noch keinen Namen hat, aber sie wollen ja sehr viel mit Move arbeiten, mit diesem. Das haben sie auf dem PlayStation Review gezeigt. Also muss man abwarten, was da kommt. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was auf der Microsoft-Konferenz das war, was am kreativsten war auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und ich denke, da sind wir eigentlich durch die wichtigsten Spiele durch. Wie gesagt, es wurden noch ein paar andere angekündigt. Es gibt eine relativ, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig lange Liste auch von Spielen, die eben exklusiv erscheinen. Entweder konsolenexklusiv oder allgemein exklusiv erstmal für eben die Konsole und vielleicht auch den PC. Und auch noch einige, die zeitexklusiv kommen. Aber ich würde sagen, wie gesagt, die wichtigsten haben wir abgehandelt und dann gehen wir eigentlich zur PS4 über, beziehungsweise vorher machen wir eigentlich noch ganz kurz einmal eine kurze Zusammenfassung, was dann jetzt bei Release eigentlich letztendlich und wann der Release eigentlich ist. Also das ist ja nämlich auch noch, angekündigt worden, nämlich die Xbox One wird nicht weltweit in 21 Ländern im November 2013 erscheinen. Und zwar für einen Retailpreis von in Europa 499 Euro, in Amerika 499 Dollar und in Großbritannien, glaube ich, 420 Pfund oder so. Irgendwie sowas oder 430, ist auch egal. Niemand von uns ist, glaube ich, Brite. Also im Lieferumfang ist die Konsole, der Controller, Kinect 2.0. Also das sind die wichtigen Sachen, die auf jeden Fall drin sind. Und ich glaube 14 Tage Xbox Live Gold Dingsbums, aber das ist nicht so wichtig. Komischerweise, was uns ein bisschen überrascht hat, ist in den 21 Ländern Japan nicht enthalten. Ja. In der Famitsu wurde jetzt anscheinend gesagt, dass es wird auf jeden Fall noch in Japan released, aber man will dazu noch Details erst später bekannt geben. Fest steht, dass andere asiatische Staaten auf jeden Fall schon genannt werden. Die sollen nach und nach bis Ende 2014 auf jeden Fall auch noch in den Genuss der Xbox One kommen, aber Japan ist bisher noch nicht erwähnt worden. Ja. Bisschen komisch, weil Japan, klar, ich habe nicht das Gefühl, dass Microsoft den japanischen Markt nochmal angreifen will, aber es ist trotzdem ein Markt, den man auf jeden Fall nicht einfach umgehen kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, also ich denke mal, die werden auf jeden Fall noch im Laufe der nächsten Monate was dazu sagen, aber dass sie jetzt noch nichts dazu gesagt haben, aber dafür schon bekannt ist, dass Singapur auf jeden Fall bis Ende 2014 die Konsole kriegt, ist halt ja komisch. Ja, schon. Das ist auch sowieso eine grundlegend etwas komische Sache. Also klar, dieses Release-Window von ungefähr einem Jahr für die, sagen wir jetzt mal, die Staaten, die nach den 21 wichtigsten kommen, so ungefähr. Zusammengefasst kann man quasi sagen, vom Prinzip her ist das Nordamerika, Kanada, Mexiko noch mit dabei und dann grundlegend eigentlich Europa. Das heißt also, das sind so die wichtigsten Länder, die es eben dann ja zum Launch-Termin kriegen, zum Release-Termin und der Rest ist dann, wie gesagt, im nächsten Jahr danach, dass Japan aber schon im Einjahresplan, der sowieso schon, finde ich, relativ weit gefasst ist, nicht mit drin ist derzeit, finde ich auch sehr komisch. Ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht auf der TGS irgendwie ankündigt, es kommt irgendwie März 2014 oder so. Ich meine, wenn es, solange sie nicht vorhaben, dass Japan auch noch weltweit, also mit den anderen gleichzeitig launcht, ist ja die TGS nicht der schlechteste Ort, um das zu tun. Ja, richtig. Ich glaube auch, dass sie einfach dezidiert nochmal einen speziellen Release-Termin für Japan machen. Ich denke, so Sony werden wir später nochmal auf das Thema eingehen, wenn es dann um Japan geht, weil auch da noch ein paar Sachen sind, die ich ein bisschen komisch fand, aber. Ja. Ja, genau. Vielleicht sollen wir erstmal über die PS4 Hardware reden. Richtig, ja. Ehrlich gesagt gibt's. Das Design vielleicht. Und das Design auf jeden Fall, ja. Ehrlich gesagt gibt's eigentlich gar nicht mehr so viel Spezifisches, was jetzt neu gekommen ist. Ähnlich wie bei Microsoft war ja jetzt quasi technisch gesehen auch der größte Diskussionspunkt eben die DRM-Maßnahmen und Always Online. Die werden wir jetzt entsprechend einfach bei Sony auch mal erwähnen, vor allem weil Sony da jetzt auch, sagen wir jetzt mal, einen etwas größeren Deal draus gemacht hat. Nur das nicht einfach nur so nebenher haben fallen lassen, wie sie damit umgehen, sondern sich schon ganz klipp und klar in Anlehnung an Microsoft dazu geäußert haben. Auch dazu werden wir später im Fazit nochmal genauer eingehen. Grundlegend einfach nur mal vorweg gesagt, das Einzige, was hardwaremäßig noch offen war, war vom Prinzip die Festplatte. Jetzt ist klar, es wird definitiv auch eine 500 GB Festplatte geben. Das heißt also, letztendlich sind die Specs bis auf die Unterschiede, die wir schon genannt haben, beim GDDR-RAM und dem normalen DDR-RAM und dem Prozessor vom Prinzip her eigentlich gleich. Auch Sony wird eine 500 GB Festplatte verbauen in ihrem Modell, das sie zum Release haben. Ja, mit dem Unterschied, dass die 500 GB Platte von Sony austauschbar ist. Korrekt, und die von Microsoft nicht. Richtig, das wollte ich gerade noch sagen. Also ja, bei okay. Sony, bei Sony ist quasi der entscheidende Unterschied, dass die Festplatte eben austauschbar ist und damit man auch einfach ohne Probleme eine neue Festplatte einbauen kann. Bei Microsoft ist das jetzt so anscheinend nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das einfach nur heißt, dass es in dem Sinne keinen einfachen Einschub gibt. Ich nehme an, Sony wird es einfach recht einfach machen, dass man eben über einen relativ einfachen Einschub und vielleicht ein, zwei Schrauben, die man lösen muss, die Festplatte einfach rausnehmen kann. So ähnlich wie es bei Laptops Praxis ist. Kann gut sein, dass man das bei Microsoft letztendlich quasi auch kann, ohne die Systemintegrität zu verletzen und quasi nur ein bisschen mehr schrauben muss. Kann aber auch sein, dass Microsoft das quasi in dem Sinne unterbindet, als dass sie eben sagen, sobald sie das Ding aufschrauben, verlieren sie ihre Garantie oder dergleichen. Das bleibt noch abzuwarten, aber grundlegend ja, auf jeden Fall hat Sony jetzt schon gesagt, bei ihnen wird das Ding ohne weiteres austauschbar sein. Das hat Microsoft jetzt soweit nicht gesagt. Ansonsten, wie gesagt, Hardware bleibt großteilig gleich. Zum DRM ist es sagen wir mal ein etwas schwieriges Thema, obwohl sie eine wesentlich klarere Position haben als Microsoft. Grundlegend haben sie während der Pressekonferenz, so im zweiten Drittel ungefähr, sich nochmal ganz spezifisch dazu geäußert und eben auch ganz spezifisch in einer Art und Weise, die klipp und klar gezeigt hat, dass sie auch allein die Formulierung genau im Gegensatz zu Microsoft machen und quasi mit Microsoft dabei im Hintergedanken. Grundlegend wird es auf jeden Fall so sein, es wird keine Einschränkung für gebrauchte Spiele auf der PlayStation 4 geben, in Klammern dahinter, Spiele, die eben auf Disc sind, das heißt also Retail-Spiele, die man normal im Laden kauft. Online-Spiele fallen da logischerweise raus, das ist jetzt aber in dem Sinne weder irgendwie eine Überraschung oder auch kein großer Aufreger, weil Online-Spiele da eben schon immer rausgefallen sind. Also alle Online-Spiele im Sinne von, die man online erworben hat, also Download. Digitale Spiele, korrekt. Ich fand eigentlich ganz schön, dass sie quasi haben da eben, das waren die einzigen paar Slides, die sie da quasi in der ganzen Präsentation hatten, wo sie eben darüber gesprochen haben, und die Slide, die eben an die Wand geworfen wurde, die dann auch nochmal spezifisch wiederholt wurde, war eben die Slide, wo das alles zusammengefasst wurde, und ja, die Slide war quasi Trade in Games at Retail, Sell it to another person, lend it to a friend or keep it forever. Also vom Prinzip her, du kannst es eintauschen, wenn du ein neues Spiel im Retail kaufst, du kannst es an irgendeine andere Person verkaufen, du kannst es einem Freund leihen, du kannst es aber auch für immer behalten. Sie haben damit quasi einfach alles abgedeckt. Du kannst letztendlich machen, was du willst. Das wollen sie dir kurz zusammengefasst, das, was du schon immer konntest. Richtig, also im Prinzip bleibt alles gleich. Was anderes ist es ja nicht. Das wird jetzt auch nur so spektakulär, weil es eben bei Microsoft nicht gleich bleibt. Und das ist auch der einzige Grund, warum sie es so spezifisch nochmal erwähnt haben. Ähnlich sind sie mit dem ganzen Online-Ding umgegangen. Sie haben auch klipp und klar gesagt, bei Disc-Based Games, also bei Spielen, die man eben ganz normal im Laden kauft mit Blu-ray, wird es keinerlei Online-Zwang geben. Es wird keine Benötigung geben, alle 24 Stunden quasi sich zu authentifizieren. Auch das haben sie speziell so gesagt. Sie haben speziell gesagt, auch nicht alle 24 Stunden wird es nötig sein. Genau, weil eben bei Microsoft das alle 24 Stunden nötig ist. Das heißt also, auch das ist bei denen quasi genau das Gegenteil. Es gab jetzt im Nachhinein einen kleinen Aufreger. Sie haben auch gesagt, es wird keine Online-Pässe bei ihren Spielen geben und sie werden es auch grundlegend bei ihren Spielen verbieten. Es gab danach allerdings nochmal ein Interview mit Game Trailers, wo Don Matrick dann auch nochmal klipp und klar gesagt hat, Jack Tretton nochmal klipp und klar gesagt hat, ja, das gilt, aber nur für Sony-Spiele. Sie haben keinerlei Regelung dafür für Drittanbieter. Das heißt, potenziell könnte EA nach wie vor auf der PlayStation 4, wenn sie wollen, einen Online-Pass einführen. Na, Moment. Also, das ist, wenn ich dann einhaken darf. Ja, natürlich. So wie ich das mitbekommen habe, hat sich nochmal ein hoher Typ von Sony geäußert und gesagt, was Tretton meint, ist, die Third-Party-Publisher können auf jeden Fall in irgendeiner Form eigene DRM-Maßnahmen machen, aber der Online-Pass gehört nicht dazu. Doch, so wie ich es verstanden habe. Also, ich habe es wahrscheinlich genau dasselbe gelesen wie du. Grundlegend scheint es so zu sein, also, ja, das hat einfach Jack Tretton nochmal gesagt, danach gab es nochmal eine Anfrage an Sony und Sony hat selbst nochmal geäußert und sie haben gesagt, sie werden keinerlei Einschränkungen für DRM-Maßnahmen machen, was potenziell aber, und das haben sie nämlich nicht spezifisch nochmal gesagt, dass das quasi verboten ist, der Online-Pass von EA, potenziell schließt das den Online-Pass von EA mit ein. Grundlegend ist deren Philosophie, so wie ich es jetzt verstanden habe, nach der speziellen Antwort von Sony nochmal, dass es tatsächlich so ist, dass sie keinerlei Regeln dafür haben, was Drittanbieter und Publisher auf ihre Konsole machen. Also wenn die eine DRM-Maßnahme haben wollen, und das kann potenziell auch ein Online-Pass sein, dann dürfen sie das machen. Also es gibt keine Regelung dafür, es gibt nur für Sony interne Regelungen und quasi für Second-Party-Leute und natürlich für First-Party-Leute, aber es gibt keine Einschränkung, was DRM-Maßnahmen auf ihre Konsole für Third-Parties betrifft. Grundlegend hat Jack Tretton ja auch schon gesagt, und auch Sony hat das gesagt, dass es derzeit sowieso auf dem Rückmarsch ist und dass es deswegen wahrscheinlich kein großes Problem sein wird. Klar sagen die das so. Und grundlegend ist es ja auch so, dass EA die ganze Politik derzeit überdenkt, was, glaube ich, auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass eben Microsoft eh eine andere Art von Einschränkung hat, sodass EA die zum Beispiel auf der Xbox nicht mehr braucht. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man einfach sagen kann, es wird keinerlei DRMs geben und es wird keinerlei Online-Zwang für gar kein Spiel geben. Wenn der Publisher gern möchte, dass du das online in dem Sinne authentifizierst oder dich zum Beispiel online anmeldest oder so ein Kram, dann ist es potenziell durchaus möglich. Auf Konsolen ist das grundlegend erfahrungsgemäß eigentlich nicht der Fall. Zum Beispiel der Ubisoft Game Launcher, den es eine Zeit lang mal gab für Assassin's Creed, wo man eben immer online sein musste, wenn man auf dem PC gespielt hat, den gab es für Konsolen grundlegend ja eh nicht, weil die Konsole an sich eigentlich das beste Authentifizierungsmerkmal quasi dafür ist. Von daher denken wir jetzt mal, dass es auch in Zukunft so bleiben wird und dieser Multiplayer-Pass ist eben auch so eine Sache, fragwürdig, ob das irgendwie kommen wird oder nicht. Trotzdem ist es halt eben so, dass man nicht einfach ohne Einschränkung sagen kann, es gibt gar kein DRM, es gibt durchaus Drittanbieter DRM. Es wird nur von Sony selbst keinen geben. Ja, also ich weiß nicht, also ich glaube, wenn ich jetzt diese Aussage nochmal oder diese Aussagen, die wir jetzt beide gelesen haben, jetzt nochmal durchlese, habe ich halt das Gefühl, dass man das relativ, ja, dass man einen relativ großen Interpretationsspielraum hat und auch ja. Sony da wahrscheinlich auch absichtlich einen großen Interpretationsspielraum gelassen hat. Also ich glaube, was auf jeden Fall feststeht, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass es auf jeden Fall noch möglich sein wird, DRM-Maßnahmen zu machen. Ja. Egal, ob wir jetzt draußen auch einigen, ob jetzt Online-Pässe jetzt wirklich verboten sind oder nicht. Also ja. In irgendeiner Form könnten Third-Party-Publisher immer noch DRM-Maßnahmen machen. Sony wird es auf jeden Fall selbst nicht machen. Und selbst wenn es DRM-Maßnahmen gibt, wie zum Beispiel einen Online-Pass, wie wir ihn momentan ja auch schon haben, ist es immer noch so der Unterschied zu Microsoft, dass in dem Moment, in dem es keine DRM-Maßnahmen gibt, ich trotzdem alles in meinem Spiel machen kann. Während es bei Microsoft immer noch dann trotzdem restriktiv ist, an wen ich es verkaufen kann und dass ich dann trotzdem meine Spiele nicht verleihen kann und so weiter. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall der Fakt, den wir auf jeden Fall so auf jeden Fall sagen können. Wie das jetzt mit dem Online-Pass selbst ist, ob das jetzt der jetzt wirklich verboten ist oder nicht, das können wir jetzt anscheinend nicht genau sagen, aber ja. Ist ja vom Prinzip ja auch egal. Also so wie es aussieht, hat ja EA schon vor Sony selbst quasi Abstand vom Online-Pass-System genommen. Nicht unbedingt, glaube ich, weil sie nicht mehr vorhaben, überhaupt irgendwas gegen gebrauchte Spiele zu tun, sondern einfach nur, weil sie, glaube ich, das System für sich jetzt quasi abgehakt haben. Sony hat das Ganze noch ein bisschen länger benutzt und jetzt ist halt klar, dass Sony es nicht mehr benutzt. Also kann man vom Prinzip her wahrscheinlich sagen, egal ob es jetzt verboten ist oder nicht, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall keine Online-Pässe geben, das stimmt definitiv. Letztendlich ist es tatsächlich einfach so, ich meine, der gemeinsame Nenner auf der Xbox ist eben die Xbox, egal woher das Spiel kommt, von welchem Publisher, ob es Indie ist oder nicht, es hat immer der gemeinsame Nenner ist immer die Konsole, die Xbox One, und wenn die eben DRM-Maßnahmen quasi so ein Stück weit erzwingt oder ihre seine eigenen Maßnahmen hat, um eben Gebrauchtspielehandel zum Beispiel zu unterbinden, dann ist das für jedes Spiel so, genau wie du richtig gesagt hast, egal ob es DRM hat selbst oder nicht, wohingegen es eben bei Sony ist, wenn das Spiel kein DRM hat, dann gibt es von Sony aus eben auch keinerlei Einschränkungen. Das ist definitiv der Fall. Ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, ist, ich muss sagen, während der E3-Presse, also während der Pressekonferenz von Sony, war ich extrem überrascht davon, wie wichtig dieses Thema einfach geworden ist im Verlauf der letzten Wochen. Also ich kann mich nicht erinnern, und ich habe es ja schon gesagt, ich habe seit 2005 eigentlich jede E3-Pressekonferenz live gesehen. Ja. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals bei einer Nicht-Spielankündigung, sondern etwas, wo du denkst, das ist halt, ja, vor 6 Jahren wäre es völlig unspektakulär gewesen, wenn Sony sich hingestellt hätte und sagen, no DRM. Aber der Saal hat ja getobt für ungefähr 1 Minute. Nach jedem Satz, den Jack Tretton gesagt hat, gab es Applaus und Jubel. Ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich sowas derartiges erlebt habe, war als Zelda Twilight Princess für die Wii vorgestellt wurde und Miyamoto mit Schild und Schwert auf die Bühne kam. Ungefähr, ich glaube, das ist der letzte Moment, wo das so ähnlich war. Und ich meine, bei Zelda ist es super nachvollziehbar und bei dem denkst du dir, jetzt innerhalb dieser Debatte ist es nachvollziehbar, aber jetzt mal, hättest du das vor 10 Jahren gesagt, hätte ich gedacht so, what? Ich glaube, das ist so, als würdest du jemandem sagen, ja, du kaufst ein Auto und fährst dann damit. Ja. Und darfst dann damit fahren. Also ungefähr so denkst du dir halt, das ist halt völlig normal. Und deswegen ist es so überrascht für mich, dass es dann so ein großes Ding geworden ist. Jetzt auch, wenn man sich dann im Nachhinein angeschaut, was Sony jetzt noch für ein Video rausgebracht hat, wo Yoshida und noch der Typ von Worldwide Studios sich dem User erklären, wie das mit dem Used Games oder mit dem wie das damit funktioniert, Spiele weiterzugeben, und es einfach so aussieht, dass sie sich das Spiel geben. Die machen sich halt total lächerlich über dieses Ding, und du denkst ja aber trotzdem, wenn du nochmal drüber nachdenkst, ist eigentlich die normalste Sache der Welt. Ja, richtig, ja, stimmt schon. Also grundlegend würde ich sagen, du hast auf jeden Fall recht, das werden wir nachher auch nochmal drüber reden, aber ich würde sagen, das schieben wir ins Fazit, weil das jetzt eben der direkte Vergleich schon ist, und ich denke, es ist auch so der wichtigste Vergleichspunkt und auch allgemein, warum das jetzt so spektakulär ist, glaube ich, da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Eben weil es eben aus diesem Vergleich und dem Zusammenspiel der beiden Großen entsteht, quasi diese ganze Situation. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal ganz kurz auf die Exklusivspiele, beziehungsweise die Spiele, die eben auf der PlayStation-Pressekonferenz noch gezeigt wurden, ein, bevor wir dann eben in das Fazit von den Pressekonferenzen für uns beiden gehen und dann eigentlich in den, wie gesagt, Hauptteil, in das Fazit überhaupt, was wir, von den beiden Konsolen jetzt halten, von dem, was wir jetzt wissen. Mehr oder minder haben wir ja eigentlich alle Infos beisammen. Willst du kurz einfach mal über die wichtigsten Titel gehen? Ja, es gab ja ehrlich gesagt nicht so viele Neuankündigungen, was Exklusivtitel auf der PS4 anging. Stimmt. Bei manchen war man sich zuerst nicht ganz sicher. Das sage ich einfach schon mal hier, also Final Fantasy 15 und Kingdom Hearts 3 wurden ja angekündigt, beziehungsweise Versus jetzt Final Fantasy 15, wir werden dazu in der nächsten Folge mehr sagen, aber bevor jetzt irgendwie Verwirrung auftaucht, nein, es sind keine Exklusivspiele, Square Enix hat auf jeden Fall schon gesagt, dass sie auch auf der Xbox One erscheinen werden, und ansonsten wurde halt vieles gezeigt oder neue Trailer gezeigt von Exklusivspielen, die auch schon auf dem Reveal-Event gezeigt wurden, also Drive Club, da wurde ein neuer Trailer gezeigt, wo wir auch beide, glaube ich, gesagt haben, auf den ersten Blick sieht es besser aus als Forza 5. Nur vom Feeling her. Nur vom Feeling. Also wir können es nicht genau sagen, wir sind jetzt auch keine Pixelzähler oder sonstige Grafikfetischisten. Ja. Deswegen, also vom Feeling her sah es einfach runder aus. Infamous Second Son gab es einen neuen Trailer. Also ich war noch nie ein großer Infamous-Fan, aber diese Gesichtsanimationen sahen überraschend gut aus. Ja, sehr natürlich. Ich denke, Infamous-Fans werden auf jeden Fall ihre Freude daran haben. Man hat nicht viel Gameplay gesehen. Stimmt. Aber auf jeden Fall technisch sah es auf jeden Fall sehr sehr gut aus, meiner Meinung nach. Ja. Killzone Shadowfall, auch neuer Trailer. Hatten, während man beim Reveal-Event ja eher die Stadt gesehen hat, war man auch wieder eher in der Natur. Ich glaube, ein bisschen Dschungellandschaft auch. Mhm. Es sah schon immer noch extrem gut aus, meiner Meinung nach. Definitiv. Meiner Meinung nach immer noch wahrscheinlich mit das schönste Exklusivspiel, was auf der PS4 bisher gibt. Ja. Ja, technisch gesehen 1A, ist halt leider ein Ego-Shooter, interessiert mich also dementsprechend wieder weniger. Ja, trotzdem sah super aus. Genau, ich glaube, das Einzige, was man wirklich noch erwähnen könnte, was wirklich neu war und neu angekündigt wurde, war The Order 1886. Ja. Von Ready at Dawn, die manche vielleicht bekannt sind, die sind eng an die Santa Monica Studios gebunden, haben für sie unter anderem auch die God of War Teile auf die PSP geportet, beziehungsweise die Spin-Offs gemacht, Ghost of Sparta und Chains of Olympus. Und die haben jetzt anscheinend ein neues Projekt, exklusiv für die PS4, The Order 1886. Das ist ein, es spielt, wie der Name schon sagt, in England des 19. Jahrhunderts, aber in einem hat einen eher alternativhistorischen Ansatz. Es soll Steampunk sein, in dem Sinne. Also die alternative Geschichte sieht einfach so aus, dass sich der technische Fortschritt einfach anders entwickelt hat in dieser Welt. Ja. Wir haben also noch Steampunk im 19. Jahrhundert. Was man im Trailer gesehen hat, war auf jeden Fall eine Gruppe von, ja, ich glaube, man muss sich fast schon sagen, es ist ein Ritterorden, die eine spezielle Aufgabe zu erfüllen haben. Also anscheinend, das war ein Königreich vor, ja, mystischen Wesen, die zum Beispiel Werwölfen schützen. Also im Trailer hat man gesehen, dass sie immer gegen Werwölfe gekämpft haben, auch mit relativ futuristischen Waffen. Ja. Ich muss sagen, ich habe das bisschen das bestehendes Potenzial. Ich hätte, glaube ich, was man beim ersten Mal beim Trailer gesehen hat, war ein Zitat von King Arthur und ich dachte, das ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Santa Monica, Red Dead Dawn, irgendwie King Arthur-Spiel, Mittelalter, so, wäre voll awesome gewesen. Vor allem, weil ich nicht so der große Steampunk-Fan bin, jetzt ganz von abgesehen, wie sehr man jetzt den Steampunk-Stil von dem Spiel gut findet, aber ich hätte mir auf jeden Fall ein König Arthur-Spiel awesome gefunden. Also ja. Falls irgendjemand da mithört, ich hätte es awesome gefunden. Es ist ein bisschen schwierig, das als verschenktes Potenzial zu bezeichnen, wenn ich in weiß. Dem Sinne. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich meine, man hat halt kein Gameplay gesehen, es war zwar anscheinend alles In-Engine und so weiter, sah auf jeden Fall gut aus. Ja. Mal abwarten, wie das Spiel sich spielen wird und so weiter. Ich könnte mir jetzt auch zum Beispiel Gruppelemente vorstellen, wenn man jetzt diese Gruppe gesehen hat und so, aber ja. Ich glaube, du hast da eine etwas dezidiertere Meinung quasi. Ja, dezidiertere Meinung, ja. Ja, ich muss sagen, wahrscheinlich, weil es mich ein bisschen mehr auch interessiert. Ich mag Steampunk sehr gerne. Ich muss sagen, was mich an dem Setting gleich gestört hat, also grundlegend erstmal vorweg, das sieht, wie gesagt, wie so ein Ritterorden aus. Das, was man jetzt gesehen hat in dem Render-Trailer, ich sag jetzt einmal Render-Trailer, auch wenn das von mir aus im Engine-Material sein soll, so wird das Spiel später nicht aussehen. Grundlegend, die Atmosphäre war sehr cool, die Charaktere waren cool gemacht auf jeden Fall. Das Setting an sich, ja, Steampunk im 19. Jahrhundert ist ja grundlegend etwas, was sich widerspricht. Selbst wenn man sagt, okay, das ist jetzt aus einer anderen Entwicklung hervorgegangen. Man nimmt quasi in dem Sinne einen Steampunk-mäßigen Ansatz und sagt halt eben genau, wie sich quasi im Mittelalter Dampfmaschinen schon befinden, was ja eigentlich eigentlich Steampunk-Setting ist. Und das transportiert man dann quasi in die Zukunft. Was mich daran stört, ist, dass es letztendlich einfach wirkt wie unsere heutige moderne Technik. Ohne einen spezifischen, stilistischen Steampunk-Ansatz, den man ja quasi dann jetzt vermuten würde, im 19. Jahrhundert. Also was anderes ist es letztendlich nicht. Also Steampunk ist ja schon sehr spezifisch. Das basiert eben auf Dampfmaschinen. Wenn man jetzt zum Beispiel als Beispiel das Thief-Universum nimmt, was eben sehr schön Steampunk-Elemente einbaut, da ist es zwar schon auch hohe Technik, aber der Technik sieht man immer an, wo sie herkommt, eben von Dampfmaschinen und dass sie eben auf eine viel mechanische Art und Weise funktioniert. Das, was man da gesehen hat, waren vom Prinzip her Maschinenpistolen und Elektrokanonen und Walkie-Talkies, bloß halt 1886. Und das ist für mich jetzt in dem Sinne kein Steampunk, das ist einfach nur merkwürdige, modern anmutende Technik in einer etwas zu frühen Zeit. Was anderes ist es eigentlich nicht. Das sage ich jetzt einfach mal so mit Vorbehalt. Wie gesagt, man hat quasi noch nichts von dem Spiel gesehen, aber auch schon da fand ich, brach das ein bisschen mehr in Atmosphäre. Grundlegend, was daraus wird, sieht es ein bisschen nach so Third-Person, First-Person-Shooter aus und vielleicht, wie Joe schon gesagt hat, Koop-mäßig. Grundlegend finde ich es auf jeden Fall spannend. Ich würde es immer weiter verfolgen. Ich weiß, dir gefiel auch das Setting mit den Werwölfen und so nicht so gut. Da habe ich jetzt grundlegend nichts gegen. Könnte ich mir schon vorstellen. Dass es eigentlich ganz cool ist. Muss man jetzt mal abwarten. Grundlegend eigentlich ganz cool, dass es zumindest eine neue IP gab. Also, ja. Das ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Ansonsten gab es ehrlich gesagt exklusiv, also richtig exklusiv, glaube ich, was auf der Pressekonferenz gezeigt wurde, auch nicht mehr so viel. Also man weiß noch, dass es ein paar konsolenexklusive Spiele gibt, wie zum Beispiel Daylight, ein Survival-Horror-Spiel, Final Fantasy 14, was exklusiv auf, also konsolenexklusiv auf PS3 und PS4 erscheinen wird, ja. Genauso wie Warframe, worüber, glaube ich, Merlin auch schon mal geredet hat, ich weiß nicht, ob er im Podcast schon mal darüber geredet hat, ein Free-to-Play Third-Person-Shooter, glaube ich. Korrekt. Und, ja, da habe ich, ich weiß nicht, ob ich im Podcast darüber geredet habe, ich habe das schon mal gespielt, weil die Beta gerade läuft, über Steam, und es ist wirklich ein ganz cooles Spiel, also es hat mir schon recht viel Spaß gemacht, ich habe es noch nicht so wahnsinnig viel gespielt, ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe, habe es dann mal wieder eine Zeit lang quasi auf Eis gelegt, werde es mir jetzt aber nochmal angucken, gerade weil jetzt auch irgendwie die Grafikdemos, die ich gesehen habe für die PlayStation 4, enorm geil aussehen und definitiv besser als das, was ich damals gesehen habe auf meinem PC. Nicht, weil mein PC zu schlecht wäre, sondern einfach, weil ich das Spiel auf Maximum gespielt habe und es sah trotzdem nicht so gut aus, wie es jetzt da in den Demos aussah. Werde es mir jetzt also auf definitiv nochmal angucken. Vielleicht hat es ja doch einige Patches und Veränderungen gegeben. Ja, sonst auf jeden Fall, glaube ich, was noch ganz interessant war, waren die Indie-Spiele, oder? Ja, es gab zwar keine richtig, also es gab ein paar, ich glaube, ein, zwei Indie-Spiele sind auf jeden Fall exklusiv für die PS4. Ja. Aber was interessant war, wie Sony eigentlich seine weitere Unterstützung zur Indie-Szene eigentlich präsentiert hat. Nämlich, es waren extrem viele Indie-Entwickler vor Ort und haben, es waren, glaube ich, acht Stück und Transistor war, glaube ich, aber nochmal... Richtig, Transistor war nochmal extra und was war noch extra? Es gab noch eins. The Witness war auch nochmal kurz erwähnt, wurde auch nochmal kurz erwähnt und gezeigt. Das war auch nicht von den... Ach, also in dem Sinne waren 10 Indie-Spiele, die gezeigt wurden. Ja, und da waren einige extrem coole dabei. Also Transistor war dabei von den Machern von Bastion zum Beispiel. Ja. Die Macher von Apes Odyssey, also Oddworld, der war dabei. Ja. Was kann man noch erwähnen? Definitiv Don't Starve. Das ist von den Machern von Shank und Mark of the Ninja. Die waren über Steam beide sehr erfolgreich und sind bei PC-Spielern sehr beliebt, das weiß ich, und waren sehr coole Spiele auf jeden Fall. Und definitiv noch Mercenary Kings. Das ist von dem Studio, das Scott Pilgrim vs. the World gemacht hat. Und ich meine, das war jetzt ja so eine Art Popkultur-Phänomen. Da gab es einen Film zu und so einem Kram, also relativ spektakulär. Die haben auch ein neues Spiel vorgestellt. Ja. Genau, und die kommen eigentlich alle zeitexklusiv für die PS4, ja. Also keine komplette Exklusivität, außer bei 2, wie gesagt. Aber hat auf jeden Fall sehr, sehr gut dargestellt, meiner Meinung nach. Also es kam einfach verdammt gut rüber, dass auf jeden Fall Sony Indie-Entwickler unterstützt. Und es war einfach eine sehr coole Art, das zu präsentieren. Also 8 Indie-Entwickler, die gleich auf der Bühne stehen, auf 8 verschiedenen Monitoren und halt ihre Spiele spielen. Ja. Ehrlich, besser hätte man das gar nicht inszenieren können. Also vor allem so nach und nach jedes Mal den Namen nennen von der Person, die da ist, das Studio nennen, was sie schon gemacht haben und dann gleichzeitig zeigen, wie eben derjenige, der auch genannt wurde, also der Studiochef, live auf der Bühne sein eigenes Spiel spielt, war schon eine extrem, extrem sinnvolle Sache, ja. Das Einzige, was quasi da rausgefallen ist, ich meine, The Witness war klar, das haben sie ja schon auf dem Reveal-Event gezeigt. Und Transistor, dazu gab es auch nur einen Trailer, ich glaube einfach, weil das wahrscheinlich noch nicht in der spielbaren Version existiert. Muss ich jetzt aber auch gleich mal, falls ich jetzt kurz mal meine eigenen noch Meinung einbringen kann, sagen, dass das auf jeden Fall, da werden wir uns auch noch mal in der allgemeinen Folge drüber unterhalten, das eins der Spiele war, auf die ich echt nach der E3 extrem gehypt auch bin. Das sah schon ganz fantastisch auch. Der Soundtrack war wieder, also Klang von dem bisschen, was man gehört hat, schon wieder extrem geil. Super cooles Design von der Welt, vom Hauptcharakter, Red. Die Frau, die man spielt, sah extrem cool aus alles. Muss ich sagen, hat mich definitiv schon allein nur im Trailer überzeugt. Man hat ein paar Spielszenen auch im Trailer gesehen, sieht extrem cool aus. Muss ich schon sagen, das ist so eins der Spiele, die definitiv, eigentlich das spannendste Spiel fand ich jetzt bei der Sony-Pressekonferenz da. Sehr cool. Ja, definitiv. Aus. Aber das war natürlich jetzt auch, jetzt kann man natürlich enttäuscht sein mit Spielen. Es wurden natürlich viele Multispiele gezeigt, auf die wollen wir jetzt natürlich, wie gesagt, nicht eingehen. Dafür ist in der nächsten Folge auch noch Zeit. Was eigentlich bleibt zu sagen, ist vielleicht noch eine kleine Randnotiz, die ich vorhin vielleicht vergessen habe, und zwar für die Importeure unter euch. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, aber Xbox One wird einen Region Lock haben. Die PlayStation 4 kein. Also stimmt, es wurde von Yoshida nicht, also es wurde nicht auf dem Event gesagt, aber man auf Twitter-Nachfrage hat Yoshida sich geäußert und gesagt, auf der PC wird es kein Region Lock geben. Das heißt, Leute, die vielleicht wie ich zum Beispiel auch sich dafür interessieren könnten, japanische Spiele oder auch US-Spiele, die vielleicht schon früher erscheinen, zu importieren, ihr könnt beruhigt sein, die PS4 wird das wie die PS3 und die PS Vita auch weiterhin erlauben. Ja. Wird wahrscheinlich nur einen kleinen Teil betreffen, aber ist vielleicht auch für manche eine sehr wichtige Information. Ja, genau, was ich noch kurz erwähnen wollte zu den Spielen, das war eine Sache, die ich eigentlich ganz cool fand. Es gab ja auch nochmal ein paar Sachen zu PS Plus. Grundlegend, oh ja, PS Plus wichtig. Richtig, stimmt. Genau. PS Plus, es ist vor allem für die Spiele halt eben relevant. PS Plus grundlegend, das war ja auch schon. Sie haben es jetzt nochmal confirmed, aber es war quasi klar, deswegen habe ich es jetzt vorhin auch nicht nochmal spezifisch erwähnt. PS Plus wird jetzt von der PS3 auf die PS4 übergangslos verwendbar sein und soll dann auch, ähnlich wie es bei der Xbox quasi der Fall ist, dass man einen PS Plus-Account hat, der für die Vita die PS3 und die PS4 gilt. Das war quasi in dem Sinne absehbar. Auch die Instant Game Collection wird weitergehen und ich fand, da war eigentlich das Spannendste daran, dass die Instant Game Collection, was jetzt am Anfang ehrlich gesagt so ein bisschen meine Frage auch schon war, die ich mir gestellt habe persönlich, was ist mit der Instant Game Collection, wenn eben der Launch der PS4 losgeht, was soll es denn zum Launch für Spiele geben? Und tatsächlich haben sie jetzt angekündigt, dass es eine PS Plus Edition von Drive Club geben wird, die zum am Launchtag schon über die Instant Game Collection sofort umsonst für PS Plus Mitglieder verfügbar ist. Das finde ich ehrlich gesagt ist eine extrem coole Sache. Vom Prinzip her kriegt man eben für diese 5 Euro, die man da im ersten Monat zahlt, oder von mir aus lass es auf 6 Monate hochrechnen, selbst dann kriegt man noch für einen relativ ziemlich günstigen Preis quasi im Bundle direkt ein Spiel, also ein Launch-Titel, den man sofort spielen kann. Und einen von dem Sony auch definitiv als AAA-Titel bewirbt, der auch definitiv danach aussieht. Also eine sehr hochwertige Produktion. Und im Laufe des ersten Jahres werden dann vor allem relativ viele Indie-Titel in die Instant Game Collection gehen. Das können sie natürlich nicht mit allen Launch-Titeln machen. Die können ja nicht so im nächsten Monat Killzone rausballern. Umsonst. Es wird also relativ viele Indie-Spiele betreffen. Und das sind zum Beispiel Don't Starve, was wir vorhin schon erwähnt haben. Und dann Outlast und Secret Ponchos. Auch zwei von den Spielen, die eben wo diese 8 Indie-Entwickler auf der Bühne standen. Da wurden diese beiden Spiele auch vorgestellt. Alle drei Spiele sehen sehr cool aus und die werden auf jeden Fall, wurde jetzt schon angekündigt, auch in der Instant Game Collection sein. Und ich meine, das bedeutet ja auch für uns zumindest schon mal, die Instant Game Collection ist auf jeden Fall von Anfang an dabei. Ja. Und damit kann man auch sagen, im Verlauf der Zeit werden natürlich auch mehr richtig, also nicht nur Indie-Titel, sondern auch ja große Produktionen auch wieder da wahrscheinlich ihren Weg da reinfinden. Definitiv. Und dementsprechend lohnt sich PS Plus in dem Sinne sich wahrscheinlich für jeden. Noch dazu muss natürlich sagen, Deckel 1, vielleicht einer der wenigen Wermutstropfen in dieser Pressekonferenz ist für manche, dass Sony sozusagen Microsoft nachmacht, in dem Sinne, dass man PS Plus jetzt brauchen wird, um Online-Multiplayer zu spielen. Ja. Aber sie hoffen sich halt, dass man trotzdem durch PS Plus noch so viel Mehrwert hat, dass sich das eben lohnt. Und für mich halt jemand, ich würde halt von Xbox Live Gold zu PS Plus wechseln. Das heißt, es wäre für mich kein auf jeden Fall nicht mehr Geld, das ich im Monat irgendwie ausgeben muss dafür. Aber ich finde einfach, die Instant Game Collection hatte ja schon auf der PS3, wirkt sie jetzt schon extrem gut. Also, ich meine, was du da für Spiele kostenlos geliehen sozusagen kriegst. Klar, es ist immer noch Laien, aber trotzdem ist halt zu sehr guten Konditionen. Ja. Und ich finde, da kann man einfach nicht meckern. Und definitiv. Also ich würde auch sagen, also die Instant Game Collection ist ein relativ großer Mehrwert, der das ein Stück weit rechtfertigt, zumal eben Microsoft das schon seit Ewigkeiten macht und das auch eins der wenigen Dinge war, über die sich, glaube ich, kaum Fan jemals aufgeregt hat. Die haben immer alle gesagt, na gut, du bezahlst halt eben die 5 Euro im Monat und kann dafür alle Spiele online spielen. Hab dadurch natürlich auch noch andere Vorteile. Es ist ja nicht nur dieser reine Online-Pass in dem Sinne, dass man eben online spielen kann, sondern eben auch andere Vorteile. Sodass es eigentlich, glaube ich, relativ absehbar war, dass es bei Microsoft gut läuft und sich eigentlich niemand darüber aufregt, dass alle völlig in Ordnung finden, dass das dann eben Sony auch macht. Auch eine der Begründungen, die eben in dieser ganzen Debatte um den Online-Pass von EA genannt wurde, wenn sie jetzt selbst schon für Online-Spielen verlangen, dann soll der Publisher das eben nicht tun. Mhm. Definitiv noch ein wichtiger Fall. Und dann würde ich vielleicht sagen, vielleicht noch kurz Gaikai, also vielleicht für die Leute, die es interessiert, also auf dem Reveal-Event wurde ja auch schon gesagt, dass sie versuchen wollen, es ist schon sehr nah in Zukunft, über Gaikai eben PS1, PS2 und PS3 Spiele zu streamen. Ja. Und zwar haben sie angekündigt, dass zumindest in Amerika der Gaikai-Dienst 2014 starten soll. Ist für uns Europäer jetzt natürlich ein bisschen traurig, dass wir nicht dazugehören, aber man muss jetzt einfach abwarten, wann 2014, wie gut wird es funktionieren, welche Titel werden dann verfügbar sein und dann natürlich muss man mal abwarten, wie das dann für Europa aussieht, aber vielleicht noch so eine Randnotiz für Leute, die sich vielleicht auf das Feature schon sehr gefreut haben oder beziehungsweise sich schon gefragt haben, wie sieht das jetzt da genau aus, vielleicht noch diese kleine Information. Ja, definitiv. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze damit ab, indem wir einfach auch nochmal kurz sagen quasi, was letztendlich im Bundle quasi bei der PlayStation dabei sein wird, wie viel es kosten wird und so weiter. Grundlegend ist es so, dass sie noch keinen direkten Release-Termin gesagt haben. Sie haben nur genannt Holiday 2013. Das wird also wahrscheinlich sich im ähnlichen Bereich finden wie bei Microsoft. Trotzdem gibt es eben nicht diesen spezifischen Monat zum Beispiel, den Microsoft genannt hat. Der wichtigste Fakt, der noch zusätzlich genannt werden muss, ist definitiv, dass sie zum Release insgesamt genau $100 bzw. 100 Euro billiger sein wird als die Xbox One. Das heißt, in den USA wird das Ganze $399 kosten, in Kanada ebenfalls und in Deutschland bzw. Europa eben €399. Das heißt, sie sind tatsächlich mit €400 und $400 genau $100 billiger als Microsoft. Es befindet sich dafür allerdings auch, bei Microsoft ist es ja so, dass das Kinect standardmäßig mit dabei ist. Das ist bei Sony nicht der Fall, bei PlayStation Eye. Also die Kamera, die wird nicht standardmäßig dabei sein. Sony hat das auch begründet ganz klar und gesagt, naja, wir wollen eben, dass der Konsument letztendlich quasi die Entscheidungsfreiheit hat und das dass es nicht zwangsläufig sein muss, dass er das hat. Grundlegend wird also einfach ein Wireless-Controller dabei sein, plus eben die PlayStation 4. Dann eben noch Kabellage und Gedöns. Das ist jetzt in dem Sinne... Und ein billiges Headset. Richtig, und ein billiges Headset, das war jetzt bei mir unter Gedöns zusammengefasst. Also nichts, was jetzt besonders wahnsinnig wichtig wäre. Controller, PlayStation und fertig. Wie gesagt, bei der Xbox ist eben Kinect noch mit dabei. Das ist eben bei der PlayStation nicht der Fall. Trotzdem muss man sagen, auch ohne ein PlayStation Eye, beziehungsweise eben auch mit einem Kinect, ist dieser Unterschied von $100 doch relativ groß, finde ich. Der ist, glaube ich, nicht nur rein über Kinect in dem Sinne zu rechtfertigen. Auch wenn Kinect natürlich damals im Einkauf, also wenn man es jetzt einfach sagt, $100 hätte es trotzdem im Einkauf gekostet. Grundlegend trotzdem eine relativ spektakuläre Sache, würde ich, glaube ich, die auch, glaube ich, ja, durchaus Einfluss hat auf jeden Fall auf den Console War quasi. Und ja, wie gesagt, also HDMI-Kabel, USB-Kabel und ein Power-Kabel plus eben das Headset, das sind so die Sachen, die dabei liegen, plus halt eben ein DualShock-Controller. Ja, und ich muss halt auch sagen, also ich glaube, wir waren alle überrascht von diesem Preis. Ja. Ich glaube, damit hat wirklich niemand gerechnet. Also es sind, ich glaube, wenn sie das richtig fahren, könnte das jetzt wirklich auch noch eines der Totschlagargumente sein, bevor wir jetzt auf das Fazit gehen. Aber auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall mega überrascht von diesem Preis. Ja. Ich hätte, also ich glaube, in all meinen Diskussionen vorher habe ich gesagt, werden entweder gleich viel kosten oder die PS4 wird ein bisschen teurer sein, wegen GDR5 und anderen Sachen. Dass jetzt glatte 100 Euro billiger ist, ist eigentlich, ja, ich weiß gar nicht. Das ist wie, als würde Weihnachten und Geburtstag zusammenfallen. Also, das ist schon auf jeden Fall ein sehr heftiger Unterschied und vielleicht noch ganz wichtig, also Europa und also der Restreaming Holiday 2000 gilt erstmal nur für Europa und die USA. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich wollte auch noch was zu Japan sagen, nämlich es gibt auch noch bei Sony keinen, also hat noch nicht kommuniziert, wann es in Japan launchen wird. Und das hat mich ehrlich gesagt fast noch mehr überrascht als Microsoft, weil Japan ist halt einer der Kernmärkte, also vielleicht sogar der Kernmarkt für Sony. Ja. Da frage ich mich halt, da kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, dass Japan sehr viel später launcht. Also wüsste nicht, warum sie das tun sollten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die TGS eigentlich schon zu spät. Die findet erst Ende September statt, zu spät, um erst dann bekannt zu geben, wann sie erscheint und wie viel sie kostet. Also weiß ich nicht, wie sie das planen. Ich finde es ja jedenfalls komisch, dass Sony das bisher noch nicht mit ihrem Heimatland kommuniziert haben. Ja. Ich frage mich aber ehrlich gesagt auch, wie Japaner da eigentlich darüber denken. Also ich habe jetzt keine japanischen Freunde, die jetzt irgendwie sagen, ich bin jetzt irgendwie enttäuscht darüber, dass wir noch keinen Termin haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie noch komisch ist. Also weiß nicht, wie es dir da geht. Nee, definitiv. Also das war ehrlich gesagt auch etwas, das ich, sagen wir jetzt mal, ein bisschen verdächtig fast fand. Also grundlegend, dass Microsoft das nicht getan hat, kann ich mir verschiedene Begründungen für ausdenken. Auch wie du schon gesagt hast, vielleicht wird auf die TGS gewartet, um dann nochmal was zu machen. Vielleicht machen sie nochmal was Spezielleres, ein größeres Ding. Vielleicht haben sie es auch jetzt noch nicht bei den anderen mit eingeführt, weil sie eben doch einen sehr spezifischen Termin haben. Oder sie scheißen halt doch auf Japan. Oder sie scheißen komplett drauf. Ja. Halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber auch das könnte sein. Bei Sony finde ich es auch in der Tat sehr komisch. Ich meine, auch obwohl natürlich die E3 in dem Sinne 80% für den westlichen Markt ist und sie die TGS noch haben, die natürlich aber trotzdem zeitmäßig völlig falsch liegt. Also sie können nicht warten bis zur TGS, um quasi was für Japan anzusagen. Muss ich auch sagen, dass ich es sehr, sehr komisch finde, dass bislang irgendwie von Sony noch nichts in irgendeiner Form, ja, ist nicht mal so, dass es irgendwie Gerüchte gibt. Also es gibt einfach, es ist nicht nur, dass es nichts Druckreifes gibt, es gibt eigentlich gar nichts. Und das finde ich tatsächlich auch sehr komisch. Also ob sie dann nochmal ein spezielles Event, nachdem sie ja auch schon damals das Reveal in New York hatten, ob es dann nochmal ein spezielles Event für Japan gibt, muss es eigentlich geben, habe ich das Gefühl. Ja, ist auch vorstellbar auf jeden Fall. Also ich meine, ist halt Japan und ist halt Sony. Ich meine, ich wollte sagen, ist halt deren Heimatland. Also wie du schon gesagt hast. Ist halt so, als würde Mercedes die neue A-Klasse vorstellen und sagen, ja, über zu Deutschland sagen wir erstmal nicht. Richtig, das wird in Deutschland nicht veröffentlicht werden. Das gibt's nur in den USA und wir stellen es auch hier vor. Einfach mal abwarten, aber erstmal. Komisch fand ich trotzdem. Richtig, auf jeden Fall. Grundlegend ist es definitiv komisch. Und bevor wir zum Fazit gehen, möchte ich noch anmerken, wie findest du eigentlich das Design? Ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Stimmt. Obwohl, das Design kannte man ja vorher nicht. Und sie haben das Design vorgestellt. Und was hältst du eigentlich von der PS4? Also ja, das ist ja ein ganz guter Übergang dann auch quasi so ein bisschen in das Fazit von den Pressekonferenzen. Ja. Fangen wir mit Sony an und fangen wir mit dem Design an. Grundlegend ist das Design... Also ich meine, ich habe nichts von dem Design erwartet. Ich fand das letzte Design nicht scheiße. Ich fand es aber auch nicht gut. Ich fand, das sah einfach aus wie halt ein schwarzer Kasten. Ich meine, klar, viele haben gesagt, das sieht aus wie ein Grill und, ne? Ganz ehrlich, die Xbox das letzte Mal fand ich ganz gut designt. die alte Xbox, die Xbox 360. Die hatte durchaus ansprechendes Design, aber zum einen ist mir das Design relativ egal. Ja. Und zum anderen, weil es halt ein Funktionsgegenstand ist, und zum anderen ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie aus Erfahrung irgendwie Apple-mäßiges, futuristisches Superdesign erwarte, sondern einfach irgendeinen Kasten, der halt spezifischer geformt ist, sagen wir mal, ne? Und letztendlich ist ja bei dem Sony-Design auch nichts anderes. Es ist ja vom Prinzip her eben ein Kasten, bei dem sie eben, die langen Seiten quasi leicht nach hinten verschoben haben. Anders sieht es ja nicht aus. Um ehrlich zu sein, wenn sie steht, sieht sie aus wie zwei PlayStation 2 Slims nebeneinander. Korrekt, also, ja. Sie sieht PS2 plus PS2 gleich PS4. Macht irgendwie Sinn. Also. Richtig, also vor allem sieht sie auch allgemein, du hast schon recht, also das ganze Design, das habe ich auch als erst gedacht, das haben wir auch, glaube ich, auch da auch schon gesagt, dann in der Nacht, als wir dann die Sony-Pressekonferenz live gesehen haben, es sieht einfach, erinnert sehr stark an die PlayStation 2. Und das ist auch nichts Schlechtes grundlegend. Also die PlayStation es erinnert ja an gute Zeiten für richtig. Sony auf jeden Fall. Und richtig. Für manche Spiele mit Sicherheit auch, inklusive mir. Richtig, aber von daher ist es halt, für mich war das Design grundlegend einfach, ja, es war nicht besonders cool, es war jetzt aber nicht besonders schlimm, es ist einfach so ein Kasten halt, fertig. Keine Ahnung. Ich glaube, weiß ich, wird sie wahrscheinlich ähnlich gehen, ne? Ja, also, ja. ja, anders, man kann es so zusammenfassen unter ja, genauso ist es. Ich meine, wenn es wichtig wäre, hätten wir den Punkt jetzt auch nicht erst jetzt gebracht, glaube ich. Ehrlich gesagt hätte ich ihn trotz Ankündigung wahrscheinlich sogar vergessen, weil es mir so egal ist. grundlegend aber, dann fassen wir jetzt doch mal zusammen. Was ist deine Meinung zur PlayStation-Konferenz? Fangen wir mal mit denen an, die Pressekonferenz von der PlayStation. Weniger Spiele, was absehbar war, bisschen mehr noch kleine Details, aber ja, was hältst du davon? Wie fandst du es? Ich glaube, bei den Spielen muss man sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Muss man einfach klipp und klar sagen. Klar, ich weiß auf jeden Fall, sie haben auf jeden Fall noch große Studios, die nichts gezeigt haben von sich selbst, Naughty Dog, Santa Monica und so weiter. Auch Quantic Dream nur mit einer Tech-Demo und so. Dementsprechend bin ich da jetzt nicht alarmiert oder so. Trotzdem, ein bisschen enttäuscht war ich trotzdem, aber sprich vielleicht auch für diese Entwickler, dass sie einfach sagen, sie warten einfach, bis sie wirklich was zeigen können, bevor sie was zeigen. Okay. Generell aber, ich fand das Handling sehr gut. Also zumindest... Sie haben auch hier wieder den Fokus komplett auf den Gamer gesetzt. Es selbst in den Momenten, in denen es um andere Entertainment-Maßnahmen gab, da kam ja auch ein Typ von Sony Pictures zum Beispiel. Ja. Er hat aber trotzdem immer klipp und klar gesagt, es gibt diese Möglichkeit, ja, aber wir wollen Inhalte auf jeden Fall irgendwie auf Gamer zuschneiden, beziehungsweise, das kann es auch, aber das Wichtigste ist natürlich sind immer noch die Spiele. Also, er hat das Wort Gamer und Dedicated to Gamer so oft in den Mund genommen, dass du das irgendwann sagen konntest, ihr macht das komplett in Absicht in Relation zu Microsoft, die eben das nicht betont haben, was ich ja auch letztes Mal kritisiert habe, als wir über das Xbox Review geredet haben. Ich fand, wie sie das mit den Indies gemanagt haben, extrem gut. Ja. Die No-DRM-Aussage, klar, darauf hat jeder gewartet. Ich habe ehrlich gesagt ja auch ein bisschen meine Zweifel gehabt, zuerst, weil ich mir gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein, dass Microsoft das macht und Sony nicht, weil Microsoft muss ja damit gerecht haben, dass niemand das gut findet. Kam anders, fand ich gut so. Der Preis, ja... A real shocker at the end, würde ich sagen. Also ich würde sagen, klar, am Ende kannst du sagen, bei den Spielen war es nicht ganz so gut, aber die wichtigen Sachen oder Sachen, die jetzt erstmal für die erste Zeit wichtig waren, habe ich gesagt, denke ich mir, hat Sony sehr gut gehandelt. Ich habe mich als Gamer extrem angesprochen gefühlt, hat auch nicht das Gefühl, dass jetzt Sony irgendwie jetzt groß arrogant daherkommt, sondern ich war wirklich zufrieden damit, wie sie es mit mir kommuniziert haben als Spieler und wie sie das Ganze gehandelt haben. Ja, durchaus. Grundlegend muss ich mich da, glaube ich, fast 100% anschließen. Also ich muss auch sagen, dass ich, klar, das sind einfach unterschiedliche Ansätze gewesen, die Microsoft und Sony da gehabt haben. Mir gefällt der Sony-Ansatz auch um einiges besser, was offensichtlich ist, weil es eben auf mich zugeschnitten ist, wie schon gesagt, ist auf die Gamer. Ja. Aber auch grundlegend das ganze Handling war eben, es war nicht unbedingt demütig, aber es war schon so, dass zum Beispiel gerade auch die ganze Eröffnung, ja, also die ersten Leute, die adressiert wurden, waren die Leute, die eben am Freitag schon angestanden hatten, um in diese Pressekonferenz reinzukommen. Und die Leute, die zu Hause sitzen und seit Jahren quasi Sony-Fans sind, was man jetzt einfach mal assumed, ich bin's zum Beispiel nicht, hab's trotzdem geguckt, aber halt einfach alle Leute quasi, ne, die Leute, die jetzt zugucken, die Leute, die heute da sind, vielen Dank, dass ihr hier seid, das ist, ne, bedeutet uns sehr viel, das ist uns sehr wichtig, deswegen ist das Erste, was wir erwähnen, auch genau diese Leute. Das war schon wieder ein so starker Gamer-Fokus, den man da wirklich gespürt hat und dann auch nicht irgendwie in irgendeiner Form arrogant oder überheblich, sondern wirklich sehr, ne, wir wissen, was wir an euch haben, war natürlich schon sehr gut gemacht, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass bei Sony nur Gutmenschen arbeiten, dass denen genau darum ging, es war schon ganz eindeutig das Konzept und das hat eher einen wirtschaftlichen Hintergrund, aber trotzdem ist das Konzept voll aufgegangen. Auch überhaupt der ganze Umgang während der ganzen Präsentation, auch was Spiele angeht, grundlegend muss ich sagen, ja, also ich fand es zum Beispiel auch enttäuschend, auf einem relativ hohen Niveau. Grundlegend, dass es weniger Spiele gab, war absehbar, klar und nachvollziehbar. Sie haben dafür halt wesentlich mehr gezeigt als auf dem Xbox Reveal, damals auf dem PlayStation 4 Reveal. Trotzdem natürlich gibt es eben noch Studios, die was hätten zeigen können und auf die viele Leute gehofft oder vielleicht sogar mit ihnen gerechnet haben, wie zum Beispiel Naughty Dog, wie zum Beispiel Santa Monica, die wirklich gar nichts gezeigt haben. Ich meine, es gab einen Last of Us Trailer, aber das Spiel ist jetzt halt draußen und hat auch nichts mehr. Beziehungsweise kommt morgen. Beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, ist es draußen. Richtig, genau. Und alle wissen da schon alles drüber. Es ist außerdem für die PlayStation 3, nicht für die 4. Das heißt also, das ist jetzt in dem Sinne von Naughty Dog eigentlich nichts, was PlayStation 4 relevant wäre. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Grundlegend, ich fand's auch sehr geschickt. Ich habe das Gefühl gehabt, die Leute, die in der PR-Abteilung da saßen, haben schon sehr gut verstanden, wie sie mit der ganzen Konkurrenz zu Microsoft umgehen sollen. Mit der ganzen Präsentation von Microsoft beim Reveal-Event, mit den ganzen Problemen, die Microsoft hat, dass man wirklich jedes einzelne davon so spezifisch und fast schon parodierend anspricht und eben ganz klipp und klar eine extreme Gegenstellung bezieht, war das Schlauste, was sie machen konnten. Also natürlich ist das, und das habe ich auch schon vorher gesagt und das werde ich auch jetzt nochmal wiederholen, bei Sony ist es nicht so, dass diesen Leuten tatsächlich 100% an euch gelegen wäre und dass sie das deswegen nicht gemacht haben. Wenn das jetzt von Microsoft so gemacht worden wäre, wie es gemacht worden ist, und es hätte keinen Backlash gegeben, keinen Shitstorm, keiner hätte sich aufgeregt, dann bin ich mir fast 100% sicher, dass Sony die gleichen Maßnahmen auch auf ihrer PlayStation 4 eingeführt hätten. Ich glaube, sie haben sich, ähnlich wie dem GDDR, einfach gut ausgesucht und quasi auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und einfach geguckt, was Microsoft macht. Und entsprechend reagiert und sind damit einfach extrem gut gefahren. Und ich würde fast behaupten, dass Microsoft ein Stück weit Pech damit gehabt hat. Wenn die Sony-Pressekonferenz, wenn das Reveal-Event ein bisschen anders gewesen wäre vom Timing her, wenn die Sony-Pressekonferenz auch auf der E3 vor der von Xbox gewesen wäre, ist es sehr fragwürdig, inwieweit das alles genau so spezifisch gelaufen wäre, wie es jetzt gelaufen ist. Ist jetzt auch egal, es macht keinen Unterschied. Sony hat das getan, was sie getan haben und das war definitiv gut. Ja, ich würde bloß einfach davon absehen, quasi zu sagen, okay, das war jetzt halt, ne? Nur aus dem... Weil man muss aber natürlich auch sagen, Shitstorms gibt's oft, aber ein Shitstorm bedeutet nicht automatisch, dass bestimmte Hersteller oder so bestimmte Pläne über den Haufen werfen. Also ja, klar. Es gehört schon auch ein bisschen was dazu zu sagen, okay, wir haben euch gehört und tun es jetzt trotzdem. Ich meine, es gibt auch genug Gegenbeispiele. Sie hätten es genauso auch gut auch durchziehen können und dann hätte sich die Industrie halt komplett auf einen Weg entschieden und eben nicht auf zwei verschiedene. Aber klar. Man muss jetzt nicht denken, dass jeder, der bei Sony sitzt, jetzt alles irgendwelche Samariter sind. Ich meine, als die PS3 angekündigt wurde, sah das Ganze nämlich noch ganz anders aus. Und es sind immer noch viele von den gleichen Personen und so, deswegen klar. Aber letztendlich muss ich auch mal natürlich sagen, egal was jetzt der richtige das Motiv dahinter ist, wenn am Ende der Gamer oder ich davon profitiere, ist das erstmal das Wichtigste. Richtig, korrekt. Das ist auch das, was man immer sagen kann, Konkurrenz belebt das Geschäft und ist immer gut für den Konsumenten und das ist in dem Fall auch so. Dann würde ich auch sagen, gehe ich gleich nochmal kurz auf die Microsoft-Pressekonferenz ein. Grundlegend fand ich die nicht so verkehrt. Ich fand, sie wirkt auf mich ein bisschen unstrukturiert manchmal. Es war ein bisschen zu durcheinander. Ich fand es aber super gut, dass sie eben sich wirklich komplett, was heißt super gut, es war absehbar, aber trotzdem fand ich es letztendlich gut. Und es war auch nötig, also absolut nötig, dass sie sich nur auf Spiele konzentrieren. Das haben sie aber sehr gut hingekriegt. Sie haben sehr starken Spielefokus gehabt, haben wesentlich mehr Spiele auch vorgestellt, neu vorgestellt, auch als Sony das gemacht hat. Also an sich war das Handling, muss ich jetzt sagen, so sehr es mich beim Reveal-Event gestört hat, muss ich sagen, war es auf der Pressekonferenz eben mit dem Reveal-Event im Hintergrund eigentlich ideal, so wie sie es gemacht haben. Ich habe da eigentlich wenig dran auszusetzen gehabt. Gab da ein paar Kritikpunkte definitiv auch, wie sie auch bei Sony, aber das ist eigentlich meckern auf hohem Niveau. Grundlegend, glaube ich, hat Microsoft genau das getan, was sie tun mussten. Nicht, dass dadurch quasi irgendwie wieder weggemacht ist, was beim Reveal-Event gelaufen ist und wie auch allgemein mit der neuen Xbox One umgegangen wird, DRM-Maßnahmen und sowas, das macht das alles nicht wieder wett, aber das, was sie machen mussten und das, was sie machen wollten, haben sie gut hingekriegt. Spielefokus besser gesagt. Spielefokus war vielleicht auch nicht unbedingt da, aber es war trotzdem ein ganz klarer Spielefokus. Und das haben sie schon ganz gut kommuniziert. Und das, was sie gezeigt haben, war auch wirklich ziemlich cool. Also die Battlefield 4 Demo und dergleichen, das war alles schon sehr sehenswert. Grafisch auch durchaus spektakulär. Das war schon cool gemacht auf jeden Fall. Also grundlegend bin ich damit eigentlich ziemlich zufrieden gewesen. Ja, ich glaube, das Einzige, was ich ein bisschen enttäuschend fand, ist, haben sich ja viele nach dem Reveal aufgeregt, dass die Indies gar nicht zur Sprache kamen. Und ich meine, Phil Harrison hat sich hingestellt und gesagt, ja, die Indies gibt's auch noch und wir unterstützen sie auch weiterhin und so weiter. Aber du hast nicht diese Dedication gemerkt wie bei Sony. Also bei weitem nicht. Und ich glaube, ich werde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich fand die Pressekonferenz an sich sehr gut. Also genau das, was alle haben wollten, nämlich Spiele, haben sie delivered. Darunter auch wirklich einige Highlights, Quantum Break, für viele wahrscheinlich auch Titanfall und so weiter. Also auf jeden Fall sehr viel Neues gezeigt, sehr viel neues Material. Und ich denke einfach, ich glaube, dass wenn man jetzt mal Reveal und E3 zusammennimmt, ist einfach das Problem, während Sony sich eigentlich gedacht hat, sie machen ungefähr in beiden ungefähr 50-50, ja, hat sich Microsoft halt wirklich gedacht, wir machen, trennen wirklich getrau 100-100. Und ich glaube, das war nicht die bessere Strategie. Ich glaube, ja, komplett auf Spiel zu verzichten bei einer Videospielkonsole ist halt bei einem Reveal einfach, ja, nicht so geil. Nicht die beste Art, das zu tun oder zu kommunizieren. Ja. Es sei denn, sie hat ja nur hingestellt und die Konsole präsentiert und sonst nichts anderes gemacht, aber wenn man sich halt noch um den ganzen Rest da gekümmert hat, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Aber insgesamt glaube ich, wenn man beide zusammennimmt, hat Sony auf jeden Fall das bessere Händchen bewiesen, wie sie das aufgeteilt haben mit Hardware und Hintergrundinformationen und Spielen. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ich meine, das haben wir ja damals auch schon gesagt, vom Prinzip her war es ja schon beim Reveal-Event so, dass wir gesagt haben, Sony hat das Reveal-Event fast ideal gehandelt, wobei es bei Microsoft durchaus einige sehr große Kritikpunkte gab. Dadurch hatte Sony schon standardmäßig die Nase vorn. Jetzt auf der E3-Pressekonferenz haben die beiden sich nicht mehr so wahnsinnig viel genommen, aber dass Sony sowieso schon einen etwas besseren Stand hat, glaube ich, war es für sie einfacher, mit einer guten Präsentation einfach diesen guten Eindruck zu halten, wohingegen Microsoft einfach viel wieder wettmachen musste. Ich muss sagen, ich glaube, das ganze Ding mit den Indies war so ein bisschen auch das Problem der Zeit. Also Sony konnte und musste sich die Zeit für die Indies nehmen, weil sie eben überhaupt nichts Neues zu präsentieren hatten, außer eben Indie-Spiele. Das heißt, sie haben sich einfach die Zeit dafür genommen, wohingegen Microsoft eben erstmal alle anderen Spiele abarbeiten musste und wahrscheinlich schlicht und ergreifend keinen Platz und keine Zeit hatte, um noch speziell irgendwie 5 bis 10 Minuten auf Indies einzugehen. Aber eben, das ist ja genau das Problem, was ich damit meine. Hätten sie das einfach generell mit dem Reveal-Event einfach anders gehandelt, hätten sie auch auf der E3-Pressekonferenz auch durchaus noch mehr Zeit gehabt, um was anderes zu machen. Absolut richtig, ja, definitiv. Also das war jetzt nur so eine Erklärungsversuch, aber du hast natürlich grundlegend recht, man hätte es trotzdem machen sollen und nicht unbedingt müssen, aber wäre schön gewesen, gerade eben in Anbetracht, dass Sony eben doch einige Zeit und einigen Aufwand dahin verwendet hat und das Ganze auch wieder sehr gut gemacht hat. Aber insgesamt auf jeden Fall, ja, handlingmäßig von beiden Events jetzt zusammengenommen, also jeweils Reveal und Pressekonferenz, muss ich auch sagen, hat Sony schon den besseren Gesamteindruck hinterlassen. Microsoft konnte, glaube ich, ein bisschen was wieder wettmachen, aber ist trotzdem immer noch, also liegt für mich ganz klar hinten, definitiv. Zumindest was die Pressekonferenz erstmal angeht. Richtig, genau, was Pressekonferenz angeht. Aber können wir jetzt eigentlich gut überleiten zum allgemeinen Vergleich. Korrekt, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ja, willst du loslegen? Soll ich loslegen? Du kannst von mir aus loslegen. Okay, also, grundlegend bin ich ja jemand, dem das Ganze grundlegend interessiert, für den das aber keine realweltlichen Folgen hat. Mir ist das scheißegal, ich werde mir keine PlayStation 4 kaufen und auch keine Xbox One. Deswegen, glaube ich, bin ich relativ neutral in der ganzen Betrachtung und ich glaube, du zumindest trotzdem, obwohl du Spieler bist, natürlich letztendlich auch, aber für mich ist es halt wirklich komplett irrelevant, was ich hier sage, weil es keine wirkliche Entscheidung ist, die ich hier treffe, sondern nur eine hypothetische. Und ich muss sagen, und nehme das jetzt mal gleich grundlegend vorweg, wenn ich rein objektiv das Ganze betrachte, zum einen von einem rein pragmatischen Standpunkt, zum anderen von dem, was eben mir beide Hersteller präsentiert haben, muss ich klipp und klar sagen, die PlayStation liegt doch sehr eindeutig vorne. Das ist bei einer rein pragmatischen Entscheidung die $100, die 100 Euro. 100 Euro, richtig. Die nicht vorhandenen DRM-Maßnahmen von Sony selbst, keine Online-Pflicht und einfach damit die wesentlich praktischere Plattform. Das sind so Dinge wie zum Beispiel auch, und das muss ich sagen, hat wieder wahrscheinlich eher was mit der Kommunikation zu tun als mit wirklichen Vorteilen, der Share-Button, der auf dem Reveal-Event ganz fantastisch vorgestellt wurde. Diese ganze Funktionalität, dass man in Spiele seiner Freunde eingreifen kann, sie unterstützen kann. Die ganze Idee, die dahinter steckt, gefällt mir extrem gut. Microsoft hat letztendlich ein fast ähnliches System, also was heißt ein fast ähnliches, ein fast gleiches System, ein sehr ähnliches System, das sie aber in ihrer Präsentation immer nur in Nebensätzen erwähnt haben. Natürlich, weil es letztendlich dann gehießen hätte, ist ja nur ein Ripper von Sony. Trotzdem habe ich das Gefühl, das hätte man besser präsentieren müssen. Also gerade die netten Gimmicks, die eben Sony bietet mit der PlayStation 4, vermisse ich auf der Xbox One. Gerade weil es eben, was Gimmicks angeht, sehr spezifisch auf TV ausgelegt ist, das für mich halt völlig irrelevant ist als Spieler. Und auch insgesamt muss ich sagen, dadurch, dass es jetzt einfach nicht mehr so wahnsinnig, also dass es quasi dieselbe Hardware ist für einen geringeren Preis und es auch nicht so wahnsinnig viele Exklusivtitel gibt, die jetzt für mich besonders interessant wären, muss ich einfach klipp und klar sagen, Sony hat da eindeutig die Nase vorn. Und dann kommt natürlich noch hinzu, ein Punkt, auf den du, glaube ich, auch wesentlich spezifischer eingehen wirst, definitiv, der ganze Punkt, dass man eben sich damit auch entscheidet, wie wahrscheinlich in Zukunft die DRM-Maßnahmen gehandelt werden. Wie gesagt, das wirst du wahrscheinlich gleich noch wesentlich mehr ausführen, aber es ist grundlegend auch ein Punkt, bei dem ich mich dir anschließe und den ich auch echt unterschreiben und unterstreichen würde. Das ist grundlegende Sache, die, egal warum jetzt die Situation so entstanden ist, wie sie entstanden ist, wir haben die Situation so, wie sie ist. Wir haben Sony, die ihr Handling von DRM und Online haben und wir haben Microsoft und da, muss ich sagen, fällt die Entscheidung wieder klar in Richtung Sony. Und ich habe fast das Gefühl, zum einen, weil ich schon gemerkt habe, dass ich nicht der Einzige bin und dass wir nicht die Einzigen sind und weil man das auch schon einfach in anderen Pressestimmen ganz klar gehört hat, es ist schon so, dass Sony ein Stück weit mit komplett allem, was sie so gemacht haben, so ein bisschen den Console War meiner Meinung nach schon für sich entschieden haben. Und das hat zum einen was mit Glück zu tun, definitiv, aber es hat auch definitiv was mit Handling zu tun und mit dem ganzen Auftreten, einfach mit der Art und Weise, wie Sony damit umgegangen ist, die bei Microsoft tatsächlich manchmal etwas unbedarft und vor allem undurchdacht wirkte. Nicht unbedingt, weil es dazu viel Struktur fehlte, sondern einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, viele Dinge, die letztendlich Probleme geworden sind, waren vorhersehbar. Warum hat man diese Probleme nicht umgangen? Wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es fehlt mir da echt tatsächlich eine sinnvolle Erklärung, die ich mir selbst im Kopf zusammenbauen kann, warum Microsoft gewisse Dinge getan hat, wie sie getan haben. Und ich meine, wir haben ja schon so oft gesagt, also wir haben es ja vorhin auch schon mal erwähnt, ich erwähne es auch gerne nochmal, wir haben so oft gesagt, auch innerhalb unserer internen Diskussion, wir haben gesagt, ja, Microsoft, es gibt Gerüchte, Microsoft macht das, Microsoft macht dies und dann nach 10 Sekunden, nee, das kann eigentlich überhaupt nicht sein, so blöd können sie überhaupt nicht sein. Ja. Und ich frage mich halt auch wirklich genauso wie du, Sie hätten uns zwei anrufen können und uns sagen können, Herr Evers, Herr Tang, wie finden Sie diese Maßnahmen? Und wir hätten Ihnen alle sagen können, ehrlich, wenn Sie das machen, kann ich mir schon vorstellen, was für ein Shitstorm kommen wird und wie die Reaktion sein wird. Ja. Ich glaube, Sie hätten jeden Spieler anrufen können auf der Welt. Ich glaube, außer die absoluten Microsoft-Fanboys hätten das alle denen so bestätigt, ja. Also, weiß auch nicht. Also wie du auch schon gesagt hast, dadurch, dass diese fehlende Rechtfertigung, oder was ist Rechtfertigung, also, aber die, es, mir fehlt einfach auch das Argument, dass, wo ich einsehe, okay, das bringt mich, das sind zwar Nachteile, die ich in Kauf nehme, aber ich krieg dadurch irgendwie Vorteile daraus trotzdem. Und ich sehe diese Vorteile einfach nicht. Und ja. Es ist traurig, wenn ich jetzt so ein bisschen jetzt zu meinem Fazit gehen kann. Ja, klar. Meine Xbox 360 ist wirklich mir sehr ans Herz gewachsen. Und das ist als jemand, der zwei Generationen vorher rein auf der PlayStation 1 und PlayStation 2 gespielt hat. Mir ist die Xbox 360 sehr ans Herz gewachsen. Und ist auch eine wirklich tolle Konsole. Xbox Live habe ich sehr viel Freude dran gehabt. Und es wird mir auch wehtun, meinen Gamertag dann sozusagen dann ruhen zu lassen, sobald ich umsteige. Aber nach der E3 steht bei mir auch definitiv fest, sobald ich aus dem Ausland zurück bin, kommt bei mir die PlayStation 4 ins Haus. Das hat zum einen natürlich auch damit zu tun, der Preis. Ja. Also 100 Euro weniger, das sind halt 100 Euro weniger. Das sind halt im Zweifelsfall zwei Spiele. Und zum anderen natürlich auch wieder die DRM-Maßnahmen. Man muss einfach sagen, als Konsolenspieler ist es natürlich immer noch so, oder als jemand, der vor allem erstens auf der Konsole spielt und zweitens auch noch sehr viele Spiele im Retail kauft, also als jemand, der nicht rein digital digitaler Käufer ist, muss einfach sagen, genau das ist ja auch irgendwie noch so ein, man kann ja sagen, ja, ich will das jetzt nicht groß ausdiskutieren, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied zum PC, wo sich manche Maßnahmen wie Always Online und so weiter auch vielleicht schon ein bisschen etabliert haben, wo auch ja. Gebrauchtwarenmarkt oder auch Laien und so weiter nicht mehr so ein großes Ding ist. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich als Konsolenspieler schon immer als sehr, als einen Vorteil der Konsolen gesehen habe und ich das auch so als Komfort sehe und auch das nicht mehr vermissen möchte. Ich möchte meine Spiele an Freunde verleihen, wenn ich will. Ich möchte meine Spiele verkaufen können, wenn ich will. Ich möchte Gebrauchtspiele kaufen, wenn ich es mal der Fall sein sollte. Alle die Sachen, die ich einfach für, ja, wie soll ich sagen, selbstverständlich halte, ja. Die will ich auch nicht mehr, die möchte ich nicht mehr vermissen. Und es ist fast natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, schon traurig, dass eben so ein Punkt, was ich meine, Feature, es ist einfach etwas, was schon immer da war, mittlerweile schon ein Totschlagargument ist für die PS4, aber es ist definitiv einfach jetzt der Fall. Ja. Also genauso wie Online-Anbindung. Ich meine auch, ich habe ja schon gesagt, letztendlich ich bin ich auch immer online, wenn ich auf der Xbox spiele, auf der PS3 spiele. Aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, wenn es mal passieren sollte oder nicht, dann kann es einfach nicht sein, dass es nicht mehr möglich ist zu spielen. Es gibt bestimmte Momente, wo es einfach nervig wäre und es ist einfach unnötig. Ja. Und dann verstehe ich auch nicht, wenn sich zum Beispiel, also es gab noch ein Interview mit Game Trailers mit Don Matrick, also dem Chef von Xbox, wo sie ihn gefragt haben, ja, was mit Leuten, die vielleicht wirklich gar kein Internet haben oder wirklich nur sehr eingeschränkt Internet haben und er einfach gesagt hat, ja, dafür gibt's ja noch eine andere Konsole, nämlich die Xbox 360. Ich meine, was für ein Argument ist das bitte? Ich meine, ja. Es gibt Leute, die wollen diese neuen Konsolen, weil es eben neue Konsolen sind. Natürlich gibt es die Xbox 360, es gibt auch die PS3, es gibt auch die Wii U. Aber what the fuck, ey? Also, das ist doch kein Argument dafür, jetzt zu sagen, ja, ihr habt halt Pech gehabt, es gibt auch die Xbox 360. Das ist ein, ja, vor allem überhaupt kein Trost. Es ist auch schlecht quasi, dass man sagen muss quasi, ein negativer Punkt, den beantwortet man, indem man auf eine ehemalige Konsole von einem selbst hinweist, die diesen negativen Punkt nicht hat. Man bringt eine neue Konsole raus, die in dem Sinne, in dem Punkt schlechter ist als die alte. Also ich meine, was ist denn das für ein Argument, wenn man sagt, naja, ist ja kein Problem, ihr könnt ja unsere alte in der Hinsicht bessere Konsole kaufen. Ja, danke sehr, aber warum gibt es denn überhaupt eine alte Konsole, die besser ist in der Hinsicht als eine neue? Das ist doch völlig kontraproduktiv und unsinnig. Ja. Ja. Und ja, und bei Spielen, klar, ich muss ehrlich sagen, bei Exklusivspielen gibt es ehrlich gesagt bei beiden Seiten noch nichts, was mich irgendwie umhaut. Ja. Die meisten Spiele sind ja eh Multi, von daher kann man zumindest sagen, wenn die Konsole jetzt schon so viel besser ist, allein, wenn man selbst mal die Spiele nicht mal betrachtet, was ja schon allein eigentlich schon alles sagt, kann ich sagen, okay, 90% der Spiele sind Multi, das heißt, dahingegen brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Und was Exklusivspiele angeht, ich weiß, es gibt Naughty Dog, ich weiß, es gibt Santa Monica, ich weiß, es gibt viele Studios von Sony, die auf jeden Fall exklusiv entwickelt werden, denen ich einfach vertraue, egal ob sie jetzt, ob es ein neues Uncharted wird, also die gleiche IP oder neue IPs, ich vertraue einfach mal der Qualität dieser Entwickler, dass sie auf jeden Fall was Gutes raushauen werden. Ja. Und mit der PS4 habe ich auf jeden Fall die Sicherheit, selbst wenn alles Multi ist, bei japanischen Spielen, wenn überhaupt irgendwas exklusiv ist, wird es auf der PS4 sein. Das heißt, wenn ich die PS4 habe, gehe ich auf jeden Fall sicher, dass ich alle großen japanischen Spiele jetzt außer Wii U mal ausgeklammert spielen kann. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Selbst wenn alles Multi ist, mit der PS4 bin ich auf jeden Fall da auf der sicheren Seite. Also das ist zumindest das, was ich im Gefühl habe, was Spiele angeht. Und ja, was du ja vorhin schon erwähnt hast. Ich bin der Meinung, ohne jetzt jemanden vorschreiben zu wollen, welche Konsole er kaufen will, wenn es denn Leute gibt, die jetzt irgendwie Konsolenspieler sind und sich überlegen, welche Next-Gen-Konsole kaufe ich mir. Ich denke mir halt, was du jetzt gesagt hast, manche Analysten sagen ja, der Konsolenkrieg ist schon entschieden, und zwar pro Sony. Aber man muss immer noch bedenken, klar, die Resonanz unter Gamern, wie sie jetzt die jetzt die E3 verfolgen, die sich auch generell dafür interessieren, ist auf jeden Fall deutlich pro Sony. Das bedeutet aber nicht, dass das damit der Krieg schon entschieden ist. Am Ende entscheidet immer noch der Konsument. Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute, die sich vielleicht nicht so sehr dafür, sich nicht so sehr informieren, vielleicht auch jetzt einfach eine Xbox 360 haben, denken, ich nehme jetzt einfach meinen Gamertag mit und nehme einfach in die nächste Generation mit Microsoft, ich kenne das einfach schon, ich will mich nicht noch mit Sony irgendwie arrangieren und so weiter. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es immer noch genug Leute gibt, die auch die Xbox One kaufen. Und es liegt dann eben am Konsumenten zu entscheiden, möchte er diese restriktiven DRM-Maßnahmen haben oder nicht, akzeptiert er das? Wenn es nämlich passieren sollte, dass die Xbox One eben dann doch mehr sich besser verkauft als die PS4, würde das nämlich für die Konsolen Zukunft bedeuten, dass es auf jeden Fall diesen Weg, also dieser Weg wird dann auf jeden Fall weitergegangen werden. Ja. Und dann wird auch wahrscheinlich auch Sony in der nächsten Generation sich nicht mehr dagegen stemmen können. Während andererseits, wenn man sich für Sony entscheidet, der Konsument sich eindeutig dafür entscheidet zu sagen, wir wollen die Konsolen so haben, wie sie immer schon waren und wie sie immer noch sind. Und wir unterstützen das, was Sony macht. Deswegen würde ich einfach einen Appell richten, die Leute, die, wenn ihr euch dafür entscheidet, eine Konsole zu kaufen, bedenkt einfach, dass ihr als Konsument darüber entscheidet, wie die Zukunft von Konsolen ist. Also, kann ich einfach nur so sagen. Und ich unterstütze auf jeden Fall Sony in seinem neuen Weg. Ich glaube, viele von meinen Freunden sehen das ähnlich. Gibt Freunde von mir, die noch nie auf der PlayStation waren und diesmal wahrscheinlich wechseln werden. Also, ja. Das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte, was eigentlich mir wichtig ist. Ja, und ich unterstütze das absolut, voll und ganz. Wie ich das schon gesagt habe, du hast wahrscheinlich mehr zu sagen, und das war auch der Fall. Und ich muss aber trotzdem das 1:1 so unterschreiben, auf jeden Fall. Grundlegend bin ich auch der Meinung, wir sind die Konsumenten und wir entscheiden sowieso, wie die Zukunft aussieht. Das Problem ist, dass die meisten oder viele Konsumenten sehr indifferent sind und sich auch keine großen Gedanken darüber machen, was ja grundlegend auch in Ordnung ist. Ich will da jetzt niemandem irgendwie eine Art Politikverdrossenheit für Spiele vorwerfen oder dergleichen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wenn wir in Zukunft gewisse Dinge nicht haben wollen oder gewisse Dinge haben wollen, dann können wir das klipp und klar mit unserem Geld, das wir eben in unser Hobby investieren, unterstreichen, was denn da der Wille der Konsumenten ist. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube grundlegend sowieso, dass auch die Xbox One, auch wenn jetzt wie gesagt die Resonanz relativ klar ausfällt, die wird sich trotzdem gut verkaufen, gerade in Amerika. Und die wird gar nicht so viel schlechter sein. Ich hoffe einfach, dass man trotzdem klipp und klar merkt, das ist jetzt glaube ich so der relativ realistische Ansatz, dass es auch in Kernmärkten von der Xbox One, wie zum Beispiel USA und Kanada, klare Einbußen und sagen wir jetzt mal, Territorialverlust in dem Sinne an die PlayStation 4 geben wird, dass selbst Microsoft mehr, klipp und klar, es muss nicht mal unbedingt sein, dass sie sich mehr verkaufen. Sagen wir mal, die verkaufen vielleicht ein paar mehr in Europa, dafür wesentlich weniger in Amerika. Allein das würde, glaube ich, schon reichen als ein Zeichen, um zu sagen, so einfach funktioniert es nicht und man kann nicht einfach einfach tun, was man möchte. Und das ist eine Sache, die ich auch als sehr erstrebenswert und sehr wichtig finde, dass wir uns als Konsumenten eben Gedanken darüber machen, welchen Weg wir unterstützen wollen, weil das ist der Weg, den wir in Zukunft gehen werden. Und genau wie du es schon gesagt hast, wenn man sich jetzt für die PlayStation 4 entscheidet und klipp und klar Microsoft damit auch zeigt, im großen Stil, dass man eben nicht einverstanden ist mit der Art und Weise, wie Microsoft mit DRM, mit Always Online umgeht, dann ist das nicht unbedingt eine Entscheidung für Sony und nicht unbedingt, ich ziehe mir ein Sony-T-Shirt an, sondern schlicht und ergreifend nur, ich bin gegen Microsoft und kaufe allein deswegen Sony. Man muss ja nicht unbedingt ein riesen Sony-Unterstützer sein, aber in dem Fall ist Sony nun mal schlicht und ergreifend die Plattform, die zumindest mir als Konsument wesentlich sympathisch erscheint. Und ob sie das, wie gesagt, wahrscheinlich großteilig auch aus wirtschaftlichem Interesse gemacht haben, ist auch noch egal. Hauptsache, dieser Weg setzt sich durch. Das ist mir eigentlich das Wichtige. Und ja, von daher würde ich das auf jeden Fall 100% unterstützen. Wir haben halt zumindest jetzt den Vorteil, ganz egal, wie das jetzt dazu gekommen ist, dass wir es jetzt haben, aber wir haben jetzt die Wahl zwischen zwei Versionen. Ja. Also hätte sich Sony dafür entschieden, das gleich zu machen, hätten wir diese Wahl nicht. Dann hätten beide Entwickler oder beide Hersteller sozusagen schon für verendete Tatsachen gesorgt. Ja. Aber das haben sie eben nicht. Es gibt jetzt eben zwei konkurrierende Systeme oder Anschauungen, sage ich mal, und zwischen denen geht es auch irgendwo zu entscheiden. Und wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, es geht jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwie Sony-Fanboy zu werden, sondern es geht einfach darum, ich glaube auch einfach nur, sag ich mal, das, was wir als Konsolenspieler schon immer gekannt haben, zu verteidigen. Ja. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Pathos dabei, aber ja, ich sehe es schon so ein bisschen so, weil ehrlich, das ist genau das, warum ich immer noch Konsolenspieler bin auch und immer sein werde, wenn es so bleibt. Ja. Also wenn sich die PS4 durchsetzt. Definitiv. Ich finde es auch. Also jetzt hänge ich aber schon mit Sony-Fanboy. Ja, das Lustige ist ja, dass du vorher wesentlich mehr auf der Xbox gespielt hast und gerade Multititel hast du eigentlich eher auf der Xbox 360 gespielt. Von daher zeigt es eigentlich klipp und klar, dass es schon irgendwie einen Umschwung da gibt und zwar einen relativ bewussten Umschwung auf jeden Fall. Und das ist ja grundlegend, ja, sagt ja auch schon viel aus auf jeden Fall. Und ich finde auch, also grundlegend, um nochmal auf die Sache einzugehen, das ist ja auch quasi ein Teil davon, diese spektakuläre Standing Ovation für das Nennen von Fakten, die wir in der letzten Generation noch als völlig selbstverständlich betrachtet haben. Microsoft hat sich halt ja selbst angreifbar gemacht. Niemand hat sie dazu gezwungen, das Ganze so restriktiv zu machen. Niemand hat sie gezwungen, das Ganze einfach auch so einzuführen, auch beides gleichzeitig. Man hätte auch erst sagen können, 24 Stunden online, aber Gebrauchsspiele gibt es keinen speziellen Kram. Man hätte das alles nach und nach machen können. Ja. Ich glaube, die Partnerschaft auch ein Stück weit mit EA, das ist jetzt rein Spekulation, aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Partnerschaft mit EA durchaus was damit zu tun hat und dass die vielleicht so verlockend klang, dass man vielleicht nicht mehr so richtig drüber nachgedacht hat. Ich meine, irgendwie muss man damit ja gerechnet haben. Oder vielleicht gab es irgendwie für Microsoft irgendwie doch auch Gerüchte, die keiner von uns mitgekriegt hat, dass Sony es ähnlich machen wird. Ich habe keine Ahnung, was da letztendlich gelaufen ist. Grundlegend hat sich Microsoft aber damit selbst sein Grab gebuddelt. Was anderes haben sie ja nicht gemacht. Sony musste ja nichts tun. Und das ist ja das Spektakuläre daran. Nichts tun, als zu sagen, alles bleibt wie bei der PlayStation 3. Grundlegend wäre das, glaube ich, in der letzten Generation eher spektakulär gewesen, weil es halt in dem Sinne so wenig innovativ ist quasi. Diese Generation reicht das völlig aus. Alle hätten sich darüber lustig gemacht. Richtig, also. Genau. Und diese Generation reicht es völlig aus, nur zu sagen, hey, alles bleibt beim Alten. Für Sony war das unglaublich einfach. Die mussten ja nichts ändern. Die mussten ja nichts spektakulär Neues machen. Die mussten ja nicht irgendwie eine Gegenposition beziehen, die sie selbst in irgendeiner Art von Zugzwang gebracht hätte. Die musste einfach nur sagen, hey, wir machen alles so wie vorher. Ich glaube, wenn man das noch ein bisschen weiter ausdiskutiert, glaube ich, ist es noch sehr interessant. Ich glaube, selbst wenn Sony wirklich Pläne hätte, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch Pläne hatten, ja. dass zumindest ihre Art, DRM zu implementieren, so war, dass man das relativ einfach wieder ändern kann. Ja, natürlich. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Xbox 360-Konsole auch von ihrer Hardware und von ihrer Systemarchitektur schon so aufgebaut, dass es ohne Always Online nicht funktionieren kann. Das heißt, wenn du schon die ganze Hardware schon so darauf konfiguriert hast, kannst du nicht mehr die ganze Hardware umschmeißen, weil wir wissen ja alle, es gab ja schon Gerüchte, bevor die Xbox revealed wurde, dass die Konsole wirklich komplett Always Online sein muss. Und da hat sich ja ein Microsoft-Angestellter schon darüber mokiert, wie blöd die Leute doch sind, dass sie sich darüber aufregen. Ja. Und ich meine, da hat man ja schon gemerkt, wenn Microsoft das tut, ich meine, das war ja schon der erste Anfang. Wenn sie das wirklich tun sollten, da ist die Reaktion schon. Ja, ja. Und es könnte natürlich sein, dass sie gesagt haben, okay, wir machen es nur noch 24 Stunden, so als Kompromissentscheidung, aber der Schaden war damit eigentlich schon da. Sie konnten das nicht mehr rückgängig machen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Sie konnten nur noch einen Kompromiss schließen. Ich glaube, das Überraschende ist eigentlich, dass sie vielleicht erst auf diesen ersten Shitstorm warten mussten, um das zu kapieren. Also das hätte man eigentlich einfach schon viel weiter davor eigentlich schon wissen müssen. Also das ist ja, was wir schon vorher gesagt haben. Aber ich glaube, es gibt viele Sachen, die vielleicht auch ein bisschen blöd gelöst gelaufen sind. Aber wie gesagt, trotzdem, allein diese Entscheidung, das zu tun, ist halt ja einfach ungünstig, ja. Und das ist auch so eine Sache, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Ich hier im Podcast schon gesagt, aber ich bin relativ sicher. Dass es jetzt in dem Sinne auch nicht so war, glaube ich, dass Sony von Anfang an das so geplant hatte, um sich von Microsoft abzugrenzen. Ich glaube, Sony hat es einfach offen gehalten und mal abgewartet, was passiert. Und sie hatten einfach dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben noch nichts fest eingebaut. Ich meine, Microsoft hat es ja auch immer wieder betont, die meisten Sachen, die sie haben, sind eben Features, die sie grundlegend in die Systemarchitektur eingebaut haben, weil es von Anfang an so geplant war. Wohingegen Sony sich zum Beispiel derartige Details, glaube ich, aufgehoben hat und gesagt hat, naja, wir werden jetzt erstmal abwarten, wie es läuft, was macht die Konkurrenz, was macht Microsoft, wenn die es auch so machen, wie reagieren die Leute da drauf, um letztendlich quasi immer noch derartige Maßnahmen einführen zu können, wenn es völlig in Ordnung ist, aber wenn es eben so einen Shitstorm gibt, dann eben sagen zu können, naja, bei uns gibt es das eben nicht. Ich glaube, die Optionen haben sich auf jeden Fall offen gelassen. Und, ich glaube, es ist aber auch natürlich in dem Sinne, man sagt jetzt immer, ja, Sony beobachtet Microsoft. Dann hat man sich gefragt, warum beobachtet Microsoft Sony nicht? Also ich meine, es gab ja schon viele Dinge, wo sich Microsoft anscheinend ja geirrt hat in ihrer Informationslage. Das fing ja mit dem GDDR5 an. Ja. Ich meine, bevor die Xbox revealed wurde, konnte man ja sehen, okay, die PS3 hat noch relativ viel zurückgehalten. Wie verhalten wir uns jetzt am besten da gegenüber? Also ich vielleicht war auch schon Durango in dem, also damals als Cold War, vielleicht schon auch viel zu weit, um dann noch groß irgendwie abwarten zu können oder noch ändern zu können. Man weiß es einfach nicht, aber da ist auf jeden Fall was falsch gelaufen, meiner Meinung nach. Definitiv, also, aber das ist, wie gesagt, das ist so die Sache, Sony war eine Mischung aus geschickter Handhabung mit Informationen und gleichzeitig auch einiges an Glück und Microsoft eben ja, genau das Gegenteil. Einfach, man kann einfach sagen, vielleicht wie zur PS1 und PS2-Ära hat Sony vielleicht mal wieder richtig gepokert. Bei der PS1-Ära mit der CD-ROM, bei der PS2-Ära mit der DVD. Sie haben das mit der PS3-Ära auch versucht, mit der Blu-ray. Da ist es nach hinten losgegangen. Aber diesmal könnten sie wieder richtig gepokert haben. Ja, ich meine, gut, also beim DDR-RAM haben sie ja schon gemacht, beim GDDR5. Ja. Also das war ja vom Prinzip genau dasselbe. Ich glaube auch, Sony hat einfach gewisse Entscheidungen getroffen, sich andere Entscheidungen offen gelassen, einfach gehofft, dass alles so aufgeht und so wie es aussieht, ist es alles genauso aufgegangen, wie sie es sich gewünscht haben. Und ja, wie gesagt, für uns Konsumenten, das ist, glaube ich, so das Endfazit, was man auf jeden Fall ziehen kann, für uns Konsumenten, das ist der Grund, warum man definitiv, wo man Konkurrenz braucht, warum man eben zwei Firmen braucht, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Letztendlich haben wir jetzt dadurch eben eine 100 Euro billigere PlayStation ohne derartige Maßnahmen, die im Zweifelsfall, wenn das vielleicht anders gelaufen wäre und wie gesagt zum Beispiel kein Shitstorm, vielleicht auch $500 gekostet hätte und genau dieselben Maßnahmen hätte wie Microsoft. Und außerdem wichtig, man sollte sie seinen Beschwerden auf jeden Fall Luft machen. Also ich meine, der Shitstorm hat ja auch seine Wirkung gezeigt. Wie gesagt, ich glaube, wir sind großteilig selbst dafür verantwortlich, dass Sony diese Maßnahmen nicht macht, schlicht und ergreifend, weil ganz klar war, dass sie dann eben ähnliches erfahren werden, wie Microsoft das gemacht hat. Und es ist halt eine Win-Win-Situation für alle. Ja, man soll natürlich nicht vergessen, es gibt natürlich noch einen dritten Bewerber. Keine Sorge, Nintendo-Fans, wir haben Nintendo nicht vergessen. Nein, absolut nicht. Aber man muss, glaube ich, wirklich ehrlicherweise zugeben, dass gerade auch jetzt auf der E3, ja, weil es ja schon eine E3-Folge hier auch ist, natürlich haben wir jetzt hauptsächlich über diese beiden Konsolen geredet, aber schlicht und ergreifend, weil wir jetzt alle Infos beisammen haben und man jetzt eben die ersten richtigen, kompletten Aussagen treffen kann und sagen kann, so sieht's aus, das würden wir empfehlen, so ist unsere eigene Meinung. Gerade im Lichte auch der E3 muss man sagen, Nintendo steht da gerade derzeit ein bisschen abseits und winkt. Aber gehört nicht so richtig. Aber darüber reden wir ja auch noch in der nächsten Folge. Also richtig, aber da werden wir auf jeden Fall auch einiges dazu zu sagen zu Nintendo. Definitiv, da werden wir noch ausführlich eingehen. Und definitiv kann man auch erwarten, dass wir noch einige Spiele haben, über die wir noch ausführlich reden wollen. Joe wird definitiv noch was zu Versus 13 beziehungsweise jetzt Final Fantasy 15 zu sagen haben. Ich will auf jeden Fall was zu Thief sagen. Und dann gab es auch noch so ein paar Spiele, die uns beide sehr interessiert haben, wie zum Beispiel The Division oder auch Transistor. Also von der nächsten Folge kann man definitiv, sagen wir jetzt mal 80% Spiele erwarten. Das heißt für euch alle euch Spielefans da draußen, nächste Folge lohnt sich definitiv. Genau. Natürlich werden wir nicht nur über Spiele reden, die gezeigt wurden, sondern vielleicht auch über Spiele reden, die nicht gezeigt wurden. Also haben wir etwas vermisst? Haben wir jemanden vermisst? Richtig. Was hat uns enttäuscht? Was war generell an der E3 gut? Also ich glaube, auch nächste Folge wird wieder sehr spannend und ich hoffe dann, dass ihr auch wieder dabei seid. Ja, richtig. Da gibt's dann so unser allgemeines E3-Fazit. Richtig. Und damit enden wir ja eigentlich auch schon fast die Folge. Hat schon? Ja auch lang genug gedauert. Ich würde auch behaupten, das sieht schon wieder verdächtig nach knapp unter 2 Stunden aus. Aber war auch nötig und ich denke, jetzt sollten eigentlich alle von euch ausführlich darüber informiert sein, was unsere Meinung zu dem Thema ist und sich vielleicht auch einfach eine eigene Meinung bilden können. Wie immer gilt, ganz dringend, speziell an dieser Folge, was ist eure Meinung zu der E3? Was ist eure Meinung zum Console War? Was würdet ihr zum derzeitigen Zeitpunkt, würdet ihr für eine Konsole kaufen? Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo auch viele Leute schon vorbestellen, wo man definitiv sagen kann, man weiß wahrscheinlich schon, welche Konsole man sich anschafft, falls man sich eine anschafft. Vielleicht ja auch immer noch die Sache, und das wird vielleicht auch immer Thema werden, wie sieht das mit Spiele-PC aus. Das wird jetzt natürlich auf der E3 nicht Thema sein, aber wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen wird das auch nochmal ein Hauptthema werden. Vergleich oder zumindest irgendwie nochmal angesprochen werden. Vergleich zwischen den aktuellen Spielkonsolen, also den derzeitigen, der PS3, der Xbox 360, der Next-Gen-Konsole und dem Spiele-PC im Vergleich dazu. Wie kann der Spiele-PC mithalten? Wie sieht es preislich aus? Derartige Sachen sind, glaube ich, auch nochmal relevant, weil wir sollten den PC nicht ganz rauslassen. Auch Richtig. Der ist Teil des Rennens und auch der ist Teil des Console-Wars ein Stück weit. Wobei das natürlich schwer zu sagen ist, weil verkaufte PCs sind nicht gleich verkaufte Spiele-PCs, aber ja. Nee, natürlich, nein, das auf gar keinen Fall. Aber ich sage einfach nur, jetzt auch für uns Spieler ist das relevant. Jetzt nicht unbedingt verkaufszahlenmäßig, sondern einfach nur, es gibt vielleicht auch Spiele da draußen, die auch mit der PlayStation 4 nicht ganz zufrieden sind. Darüber müssen wir auch mal reden, weil ich bin zum Beispiel nicht im PC-Raum nicht so Dings. Ich weiß jetzt nicht, ob die 400 Euro, die man jetzt für die Technik, die man der PS4 jetzt zahlt, wirklich im PC-Vergleich gut sind. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Darüber müssen wir uns echt mal unterhalten. Definitiv. Das wird auf jeden Fall noch Thema. Das kündigen wir jetzt schon mal an und das wird auf jeden Fall dann, ist auch für mich auch wichtig und auch grundlegend, finde ich, Teil der ganzen Diskussion, wenn man schon über Next-Gen redet. Sollte man auch über Next-Gen-Spiele-PC wahrscheinlich reden. Ja, aber dann würde ich sagen, alles Weitere folgt dann in unserem E3 Wrap-Up quasi, wo wir dann nochmal in wahrscheinlich auch wieder 2 Stunden oder so auf den Rest der E3 eingehen, alle Spiele, die noch relevant waren, was wir vermisst haben, unsere Highlights, unsere Enttäuschung der E3, wird auf jeden Fall in der nächsten Folge kommen, damit könnt ihr in wenigen Tagen rechnen. Und dann hoffen wir, dass ihr euch da auch wieder zu uns gesellt und uns bei unserer netten Diskussion hier zuhört. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Ihr hörtet eine schöne weitere Folge von Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, und wir verabschieden uns und hoffen auf euer Zuhören beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, Gott, wieder 2 Stunden. Aber ehrlich, ich fand das nicht so gut. Ja, auf jeden Fall. Melons. Ahai. Schon geht's los. Du kannst natürlich auch was anderes sagen, wenn du willst. Ich glaube, Melons ist halt so, ich habe halt immer so meine Floskel. Weißt du, ich wollte Ahoi sagen, habe an Hallo gedacht und ja. Dann kam Ahai raus. Nochmal von vorne. Ja, nochmal von vorne.